Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. David, ich habe hier gerade eine Instagram-Nachricht bekommen. Und zwar, hallo Robin, ich habe eine Frage. Wen müsste ich ermorden, um bei euch im Podcast dabei sein zu können? Ich höre jetzt seit 18 Monaten jede Episode und würde mich bereit erklären, als jemand, über den ja eigentlich gelästert wird, wobei ihr mir gegenüber immer extrem fair wart, um in einer Episode dabei zu sein. Marcel Scorpion. Marcel Scorpion hat uns geschrieben. Der hat uns geschrieben, er würde gerne Teil einer Folge sein. Der kommt doch nie. Ja, weiß ich nicht. Marcel, was sagst du dazu? Ich glaube, ich bin tatsächlich gekommen heute. Ja, okay. Und erschienen bin ich auch. Gut. Das Ding ist, ich sehe schon, es geht schon in die richtige Richtung. Wir haben ganz kurz, ich würde sagen, so eine 10%ige Chance haben wir darauf gesetzt, dass das am Ende ein Prank ist. Ja. Und du hier reinkommst mit Katja Krasavitsch und Montana Black, um uns zu verprügeln. Wirklich? Ja. Die warten noch unten. Die kommen Shit. Ja. Du wolltest das nur live on tape haben. Genau, jetzt könnt ihr reinkommen. Nee, ich möchte gerne von Katja Krasavitsch verprügelt werden. Ja, also wir reden heute tatsächlich mit einem von der dunklen Seite von YouTube, möchte man fast sagen. Wir haben ja hier immer wieder gesagt, Case Freak, der soll doch mal bitte vorbeikommen. Jetzt haben wir dich, Marcel Scorpion. Du warst hier ja 2-3 Mal, bist du quasi namentlich erwähnt worden. Aber so richtig haben wir über dich noch nie gesprochen, dann machen wir das jetzt einfach. Zuerst aber, Robin? Ja, zuerst Hashtag Werbung. Und zwar ist einer der Sponsoren heute die Techniker Krankenkasse. Die waren ja auch schon mal bei uns. Jetzt wieder und zwar mit ihrer App. Und dieses Mal eine andere App als beim letzten Mal, nämlich die TK-Doc-App. Die gibt es für Versicherte bei der Techniker Krankenkasse seit Juni. Und die ist praktisch, wenn du, David, wenn du zum Beispiel im Ausland bist, ja, und du hast mal wieder einen Ausschlag, ja. Wie immer, ja. Ja, oder irgendeine andere Krankheit. Und du bist weil ich halt, mich zum Beispiel nicht habe impfen lassen. Da kommen wir dann gleich zu. Ja. Und du sprichst vielleicht die Landessprache nicht und weißt vielleicht auch nicht, wo ein Krankenhaus in der Nähe ist. Oder du warst vielleicht beim Arzt oder auch jetzt in Deutschland beim Arzt und bist dir hinterher nicht sicher über die Diagnose oder die Behandlungsmethoden und so weiter und brauchst einfach noch mehr Antworten. Und dafür ist diese App gedacht. Da kannst du nämlich Fachärzte zu allen gesundheitlichen Themen befragen, also Erkrankungen, ihre Symptome oder Untersuchungs- und Behandlungsmethoden. Du hast, wenn du Fragen zu Medikamenten und ihrer Wirkung hast, zu Operationsverfahren, über Früherkennung und Vorbeugung, auch wie du dich da irgendwie vorbereiten kannst und natürlich auch über Angebote der Techniker Krankenkasse, wenn du da Fragen hast zu deiner Krankenkasse. Du kannst, also das ist tatsächlich der einfache Zugang zu rund 100 Ärzten aus 30 Facharzt. Ich glaube sogar, dass du kannst mit denen live chatten. Du kannst live chatten, du kannst Video chatten, du kannst telefonieren, du kannst auch eine E-Mail schicken. Das wäre super, wenn du so da, du liest so blutend auf dem Boden so, entschuldigen Sie, ich sehe Sie gerade, können Sie sich das hier angucken? Ist das Bein noch dran oder nicht? In dem Fall bitte den Notarzt rufen. das ist dann eher, wenn man zwischendurch nochmal Fragen hat. Aber ist kostenfrei. Also wenn du jetzt irgendwie übers Handy machst und telefonierst, dann hast du natürlich Handykosten, aber die App an sich ist kostenfrei. Du kannst dich da informieren über dietechniker.de und ihr könnt die App auch einfach runterladen, wenn ihr Techniker-Kunden seid, mit Android 7.0 oder höher oder Apple mit iOS ab Version 11 geht das. Könnt ihr euch diese App TKDoc geschrieben runterladen und also ich finde, das ist tatsächlich das ist kein schlechtes Angebot, ja. Weil ich habe das ja also wirklich immer wieder so, dass ich denke so, die Farbe sieht nicht gut aus, die da gerade dieser blutende Fleck an oder so. Dann solltest du zum Arzt gehen, David. Hättest du neulich bei deiner Lungenentzündung, wo du da warst so. Aber genau bei meiner Lungenentzündung wäre das, glaube ich, tatsächlich ein Ding gewesen, weil ich war ja beim Arzt und dann war ich noch mal beim Arzt und ich hatte aber trotzdem noch Fragen. Aber das Ding ist, ich wollte ja da nicht noch mal ein drittes Mal zum Arzt gehen. Und das warum da, auch? Warum sollte man, wenn da schon das Blut aus dem Hals kommt? Nein, aber ich hatte ja schon Antibiotikum und so weiter. Aber dann weiß ich halt immer nicht, weil die Ärzte haben ja auch dann viel zu tun. Dann ist es vielleicht einfach klüger, wenn man da einfach mal so eine Frage hat. Dann kann der Arzt einem ja sagen, macht es jetzt Sinn, ob ich jetzt noch mal zum Arzt gehen sollte oder nicht? Gibt es da was mit dem Lästerschwestern mit AE-Code? Nee. Ach Mann. Keine Krankheit gratis, die du dann heilen lassen Nein, kannst. Das machen wir nicht. Nee. Okay. Gut. Wir kommen direkt zu dem Thema, was du gerade angesprochen hast, würde ich sagen. Nee, lass doch erstmal Marcel vorstellen. Okay. Weil ich weiß jetzt nicht, ob jeder Marcel kennt. Und ich habe mir heute Nachmittag mal die Mühe gemacht und habe so gedacht, um dich ein bisschen besser anzupreisen, schaue ich mal einfach so durch den Content, den du so machst. Und ich war sehr überrascht, weil du machst so Videos wie Ex-Freundin versus Freundin oder aber auch Freundin versus Ex-Freundin Oder dann gibt es noch das Video Freundin versus Ex-Freundin, aber vor 2 Jahren, das ist der Trick dabei. Dann gibt es den Ex-Freundin-Prank an Sonny. Es gibt aber auch den legendären Ex-Freundin-Prank an Sonny. Guck mal an. Also da. Ich finde es gut, dass du da selber beilachst. Ich möchte gerne die. Und was sind die Abstufungen, Marcel? Also, was ist ein normaler Prank und was ist ein legendärer Prank? Naja, legendär kommt immer nach normal, weil der Titel ja sonst wirklich viel zu langweilig wäre. Ja. Deswegen muss eine Steigerung sein. Also, legendär, es gibt ja auch hier bei Jay und Aria zum Beispiel, die haben ja auch noch nie normale Filmfehler gefunden, sondern immer die krassesten Filmfehler, die legendärsten Filmfehler. Heftig ist so immer. Also Adjektive müssen geworfen werden, auf jeden Fall. Ja, auch ein wichtiges Thema auf dem auf dem Kanal von Marcel Scorpion ist Fremdgehen. Ja, entweder bist du bei Fremdgehen 69 oder OMG, ich rufe. Hier steht noch Frauen von Fremdgehen 69, aber in den Text unten stand Bitches von Fremdgehen 69. Sie geht immer fremd, ist hier ein Thema. Wer ist fremd gegangen? Und aber auch, meine Ex hat mich betrogen, in Klammern, kein Clickbait. Das ist immer, wenn man das schon dazu schreiben muss, auf einem Kanal, dass es kein Clickbait ist. Ja. Ich finde, dann ist doch eigentlich alles gesagt. Hat dich deine Ex wirklich betrogen? Ja, wirklich sogar. Das tut mir sehr leid. Danke für dein Mitgefühl. Ja, ich habe irgendwann auf YouTube die Abbiegung genommen und habe mich entschieden, so ein bisschen in die Clickbait-Richtung abzudriften. Du hast in ja Klammern vorher, kein Clickbait. Du hast ja am Anfang tatsächlich mit Let's Plays oder mit Call of Duty-Sachen angefangen. Ne? So, ja. Da kannte ich dich tatsächlich noch aus Zeiten, weil du, ich glaube, mit Wiska Baska warst du so in einem Squad. Wir haben zusammen gewohnt sogar. Ja, ach so, ja. Ah, krass. Ich glaube, da habe ich dich auch die ersten Male gesehen. So irgendwo in irgendeinem Video war da auch, wie hieß er nochmal, der mit Montana Black am Anfang, den Monte als erstes auch revealed hatte, dieser eine Elotrix. War der auch dabei irgendwie in dem Naja, Film? Es gab dieses, ich sag mal, wir hatten jetzt keinen Namen als Squad oder so. Wir waren eher schon immer so das Duo, Anton und ich und Monte, Red, Elotrix, wir sind dann halt alle so, das war so eine große, lockere Gruppe, aber wir hatten jetzt nicht irgendwie, dass da jeder mit jedem Videos machen muss oder sowas. Das war einfach das waren Freunde einfach nur. Also man sieht so, ich hab heute mal sortiert deinen Kanal nach älteste Videos. Da ist dann halt so Gaming-Zeug. Und wenn man weiter runter scrollt, wird das dann immer mehr so, hey, mein erstes Video mit Montana Black, hey, mein erstes Video mit Arp Red. Und dann hast du Sonny kennengelernt und dann ist es jetzt zu diesem Content geworden, den du jetzt seit geraumer Zeit machst. Und da, ich glaube, wir haben dich nie angesprochen, weil du, das fand ich auch immer interessant, wir hatten über dich gesprochen, weil du in Videos von Miguel, oder du hast was zu Miguel Pablo gesagt, du hast was zu Wiska Barca gesagt, aber selber bist du nie so aufgefallen, obwohl du so mit dieser dunklen Seite, die wir hier ständig im Podcast haben, eigentlich befreundet ja bist oder zumindest kennst du viele davon, aber so richtig aufgefallen bist du nie. Na, vielleicht habe ich es schlauer gemacht, vielleicht war ich so wie der Junge, der in der letzten Reihe in der Klasse sitzt, aber die anderen kommen immer dran sozusagen, kriegen immer Ärger von den Lehrern. Wir sind die Lehrer, David. Ihr seid die Lehrer, ich bin gerade so ein bisschen in dieser Schülersituation mit dem Elternsprechtag. Ja, ich will das gar nicht so machen lassen. Ich soll eigentlich ein normales Gespräch sein. Ich will dich da jetzt auch nicht an den Pranger stellen. Ich glaube, es ist nur schon auch sollte man schon erwähnen, dass du machst diesen Content halt so. Ja, absolut. Und wir haben uns tatsächlich mal kennengelernt. Genau. Vor ein paar Jahren, habe ich dir die Geschichte mal erzählt? Ja. Ich glaube, auch im Podcast habe ich sie schon mal erwähnt. Das war der, ich glaube, Power Rangers, der Film. Richtig großartiger Film. Auf der Party war ich auch. Ach so, ja. Und das war die erste Premiere, bei der ich im Kino geschlafen habe, im Übrigen. Ja. Ich hätte mir hinterher auch gewünscht, dass ich geschlafen hätte. So gut war der. Okay. Und ich war da so schön am Abschmatzen, am Buffet. Und dann standest du da. Und ich fand das total, ich habe das immer wieder erzählt, total drollig, dass du dann auf mich angesprochen hattest und meintest so, hey, ja, ich weiß, ich mache jetzt nicht so den besten Content, aber ich finde das voll gut, was du so machst. Und ich habe gesehen, du machst ja auch ein Buch und dadurch sind wir ins Gespräch gekommen. Und ich fand das irgendwie voll cool, A, die Eier zu haben, zu sagen so, hey, ja, ich stehe zu dem, was ich mache. Und B, dann auch jemanden aber anzusprechen, von dem man potenziell davon ausgehen muss, dass ich vielleicht gar nicht so cool auf dich reagiere. Das fand ich, also ich meine, auch, dass du heute hier bist, ist ja ein ziemlich eieriger Move. Ja, soll man nicht sagen. Wir hatten ja auch schon miteinander zu tun, weil du bei dem Schulz-Interview damals dabei warst. Und das fand ich auch sehr gut gemacht hast dann. Dankeschön. Die Presse war anderer Meinung, also nicht komplett, aber ich sag mal so, es gab so ein paar Presseberichte, da wusste ich schon, die Person, die den geschrieben hat zu dem Schulz-Interview, hat vorher gewusst, was sie über mich sagen wird. Und egal, ob ich es gut mache oder nicht, es war mir klar, dass dieses Fazit am Ende da kommen wird. Vielleicht, um nochmal die Frage von vorhin so ein bisschen aufzugreifen, warum ich vielleicht nicht so aufgefallen bin wie andere Leute. Natürlich ist die Verpackung immer sehr wichtig, wie die Videos heißen, wie die Thumbnails sind. Aber ich glaube, wenn du dann die Videos tatsächlich mal schaust und mit welcher Art Augenzwinkern die gemacht sind, ich habe mit dem Changeman auf der Gamescom mal darüber gesprochen zum Beispiel, der hat mich darauf angesprochen. Die Videos haben immer schon so gewisse Statements auch drin, die schon so gewisse Werte vermitteln, meiner Meinung nach. Ich habe natürlich immer die ekligste Verpackung gewählt, um am meisten Klicks zu ziehen. Den Schuh muss ich mir auf jeden Fall anziehen, aber inhaltlich geht es, glaube ich, sogar klar. Ich habe jetzt ein paar Videos vorhin geschaut und jetzt zum Beispiel dieses Es reicht Video, das ist jetzt eins deiner letzten gewesen. Du hast es sicherlich nicht gesehen, da sitzt Marcel auf dem Bett, es fängt ganz großartig schon an mit: Hey Leute, ihr fragt euch sicherlich, warum ich auf dem Bett sitze. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich chill hier gerade, hab hier halt gerade so rumgeschillt. Da dachte ich so, ja, also wie das halt so ist, wenn dann plötzlich eine Kamera und Lichter dann daneben stehen. Und dann erzählst du aber darauf folgend, finde ich das total schön, wie du diese Sache ansprichst, weil es ging darum, dass ein Foto bei Instagram von Sony gepostet wurde mit einem anderen Mann. Genau, und darunter, das ist meine Freundin im Übrigen. Genau, und darunter hatten sich Sony Loops, auch YouTuberin, spreche ich sie richtig aus? Das ist völlig korrekt. Nicht Marcel Skorpion, sondern ja, ich wurde nämlich vorhin darauf hingewiesen. Wir hatten ja auch beide, also Sony und ich, das Privileg, zusammen in der gleichen Serie mal mitzuspielen, hier bei Hit and Run. Da gab es einen legendären Auftritt gehabt. Aber da gab es auch irgendwie so einen Skandal, weil sie in der Serie jemand anderen küsst. Das war die erste Kussszene, genau. Ja. Hatte sie auch jetzt bei Krass Klassenfahrt, woher dann auch der Kontakt zu Jan kommt, mit dem sie das Foto gepostet hat auch. Hatte sie den geküsst in der Serie? Ja. Der ist ja homosexuell, wie du in dem Video sagst. Ja. Und ich finde das total cool, wie du mit diesen Themen umgehst. Dass du sagst so, ey, weder stellst du es auf einen bestimmten Scheffel, dass er schwul ist, sondern stellst es als ganz normal hin. Sagst aber auch so Sachen wie, ich sperre die Frau nicht ein. Das heißt, wenn sie Fotos mit jemandem machen will, ob er jetzt schwul ist oder nicht, das kann sie immer noch selber entscheiden, wenn wir vorher darüber geredet haben. Und das finde ich einen sehr, sehr schönen, sehr offenen Umgang mit dem Thema Beziehung. Und das wiederum, ne, also wie du selber sagst, deine Verpackung ist tatsächlich echt nicht so die beste, aber das, was du dann an Werten in den Sachen verteilst, verbreitest, ist dann durchaus. Aber das finde ich auch eine Sache, die kann man sicherlich drüber streiten, aber ist immer noch die bessere Alternative. Weil ich finde es auf irgendeinem Level auch, wenn du es wirklich so durchziehst, auch ganz, ganz gut, wenn du sagst, du hast dann zumindest die Werte da drin. Weil das ist nämlich eine Sache, die ich mir nämlich ganz oft gedacht habe. Gibt immer wieder so Events von YouTube zum Beispiel. Deswegen fand ich es auch geil, dass du bei Schulz damals dabei warst. Darauf komme ich jetzt eigentlich gerade zu sprechen. Dass YouTube eigentlich immer dieselben Leute zu so Events eingeladen hat, wo es darum ging, sich zu connecten mit Politikern und zur Wahl und so weiter. Da waren dann halt immer ich und Tomatolix und Lisa Sophie und der Changeman und Mirella und halt immer Mr. Wissen to go. Genau, immer so dieselben Leute, die sowieso schon sich mit dem Thema Politik in ihren Videos und auseinandersetzen. Die Zielgruppe dann damit nicht in Kontakt. Genau. Schon in Kontakt dann ist. Und es gab ein letztes Jahr oder schon vor 3 Jahren, inzwischen, oh Gott, 2 Jahre? Also vor der Bundestagswahl 2017 auf jeden Fall, da bei einem der ersten Events, um quasi so zu überreden, okay, was können wir dieses Jahr zur Wahl so machen? Und damals ist ja da so ein Stream entstanden, den ich da gemacht habe mit vielen YouTubern. Und die meinen so, wen sollten wir denn noch eigentlich so einladen? Und ich meine so, habt ihr schon mal überlegt, so ApoRed und Katja Kasavich einzuladen? Weil wenn die tatsächlich dazu aufrufen, sich politisch zu informieren, dann würde das wahrscheinlich bei denen, die bisher den wenigsten Kontakt damit haben, am meisten auslösen. Wenn Mr. Wissen to go oder ich dazu aufrufen, dann hat das in den meisten Fällen erreicht, dass sicherlich auch den einen oder anderen, der noch nicht drüber nachgedacht hat, aber auch viele, die schon drüber nachgedacht haben. Ja. Und das ist dann vielleicht ein bisschen verschenkt im Vergleich zu denen, die Zielgruppen anders erreichen. Ich finde es aber trotzdem schade, das muss ich ganz offen sagen. Das war bei Aaron damals auch so. Ich glaube, Montana Black kennst du ja auch. Mhm. Aber bei dem habe ich immer das Gefühl, es mit Monte sich zu unterhalten, wenig zielführend wäre, weil der halt nicht wirklich reflektiert ist. Und ich finde es, das war bei Aaron Troschke zum Beispiel mein Punkt. Mit dem war ich ja lange befreundet und habe dann die Freundschaft auch deswegen beendet, zum Teil, weil ich das schwierig fand, mich mit jemandem zu identifizieren, noch der Content macht, obwohl er es besser wissen müsste. Und das ist immer so das Ding. Bei einem Montana Black, glaube ich, der weiß es halt einfach nicht besser, weil er ist halt, kommt irgendwie aus der Gosse und ist plötzlich vor einer Kamera gesessen und hat jetzt viel Geld. Aber du bist ja eigentlich ein schlauer Kerl. So, und dass du dann mit roten Pfeilen um die Ecke biegst, aber auch so Sachen wie das Wort Schlampe oder so oder Bitches benutzt, das verstehe ich dann nicht so. Und das okay, da muss ich sagen, Bitches habe ich in dem Fall benutzt, weil ich es so krass fand, dass diese Hotline da, wo ich bei Fremdgehen 69 angerufen habe, 5 Euro pro Minute kostet und die Frau so versucht, einem so lange wie es geht am Telefon zu halten. Das fand ich halt nur, das war so, das hätte ich natürlich trotzdem nicht sagen sollen, das Wort, aber das war dann in dem Fall. Aber es war auch nicht Bitches, es war B-Sternchen-T-C-H-E-S. Also ich weiß nicht, was also du da komm, interpretiert also hast. Komm. Du denkst doch schon einen Schritt weiter. Ja, ja. David, das ist nur in deinem Kopf gewesen. Ich bin das Problem eigentlich. Genau. Jetzt haben wir es ja heraus. Genau. Genau, eigentlich stand es für aber ich, keine kann Ahnung, ich kurz mir fällt nichts ein. Was dazu mach, sagen, mach das mal, ja. Weil ich glaube, dass ich einfach ein bisschen mich von diesem Gedanken gelöst habe, dass ich mein Content bin und auch andere Leute eigentlich nicht wirklich an ihrem Content bewerte. Das heißt, wenn jetzt ein YouTuber auf YouTube komplette komische Sachen abzieht, könnte ich mir immer noch voll gut vorstellen, mit dem im Privatleben zu sprechen. Ich meine, als ich euch zum ersten Mal gesehen habe und wusste, was ihr wahrscheinlich von mir haltet aufgrund meines Contents, ich habe ja auch mit dir kurz gesprochen nach dem Interview, habt ihr auch die Hand gegeben, habt nochmal mich bedankt für die ganze Aktion. Ich glaube einfach, ich habe mich davon so ein bisschen abgekapselt, dieser Content auch irgendwie in meinem Privatleben zu sein. Ich will jetzt nicht damit den Content so krass verteufeln, weil gewissermaßen steckt schon noch Marcel Althaus in Marcel Scorpion, sage ich immer, auch wenn die Kunstfigur schon so ein bisschen existiert. Aber trotzdem weiß ich ja auch, als ich euren Podcast angefangen habe zu hören, und das, obwohl ich ja wusste, ihr seid auf der, jetzt kommt ja die geile Metapher, anderen Seite dann quasi, naja. Wusste ich eines Tages, falls wir das mal zusammen machen würden oder so, dass es funktionieren würde. Weil ich glaube ich einfach, weil es mir einfach egal ist sozusagen, wer ihr im Internet seid, solange die Basis stimmt so. Aber ich glaube, das ist genau das, was David gesagt hat. Weil ich glaube, es gibt so einige Leute, die Content machen, der hier auch immer mal wieder Thema ist. Mit denen könnte man sich nicht so unterhalten, wie wir das gerade tun. Mit dir kann man das und deswegen ist immer die Frage so ein bisschen, heißt das nicht, dass warum? Du nicht vielleicht auch zu sagen, die Reichweite, die du schon hast, nutzen könntest, um noch mehr in die andere Richtung zu zeigen. Marcel macht ja, ich will jetzt gar nicht in der dritten Person reden, du machst ja, ich bin ja so gewöhnt, dass wir über andere sprechen, wenn sie nicht dabei sind. Was ich eher meine, ist, du machst ja schon auch keinen Super Trash will ich jetzt gar nicht sagen, weil es ist schon auch viel so, ich gehe auf eine Seite wie Scout69 und gucke da durch und was ich mich dann wirklich frage, wie viel Aufwand ist das eigentlich? Also, gar keiner. Ja, genau. Okay, alles klar. Schön, dass du das so, zumindest so sagst. Aber nee, ich bin komplett, also mein Kanal funktioniert komplett nach der Kosten-Nutzen-Analyse, die ich vor jedem Video mache. Und ich weiß ja auch, dass es bei euch genau andersrum ist. Das finde ich immer so witzig, dass ihr auch teilweise in einem Podcast selber drüber lacht, dass mal wieder 2 Monate nichts kam, weil man dann recherchiert für 2 Monate. Und dann das Traurige habt ihr, glaube ich, auch in der letzten Woche drüber gesprochen. Was ich nicht einsehe, ist, glaube ich, dieser Punkt, ihr recherchiert für Wochen für irgendwelche Reporter-Videos oder für deine Videos zum Beispiel und am Ende des Tages sagt der Algorithmus an dem Tag, scheiß drauf. Ja. Und das sehe ich nicht ein, das kann ich nicht. Mhm. Das ist der Unterschied, das ist wahrscheinlich der einzige Unterschied sogar zwischen uns. Ich hatte tatsächlich nur dieses eine Video gesehen, da redest du über, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, diese Sache mit Fandorado. Du sagst am Anfang aber eine Sache, die ich sehr, vielleicht habe ich zu viel reininterpretiert. Ich habe mir das mal aufgeschrieben und muss das jetzt hier mal öffnen, weil du da irgendwie, ich habe so das Gefühl, dass da so durchkam, dass du eigentlich, du hast jetzt im August Pause gemacht, auch, um ein bisschen auf dich zu achten und sagtest dann so, ja, und dann hab ich mich richtig wohl gefühlt und dann aber immer wieder so gedacht, ah ja, du hast ja noch diese ganzen Projekte und du hast aber auch noch andere Firmen. Ich glaube, du hast noch einen Dart-Kanal. Ich habe auch einen dazugehörigen Darts-Shop. Dann habe ich noch eine Firma, die ich öffentlich, wo ich öffentlich gar nicht drüber spreche. Fandorado. Genau, die gehört nämlich auch mir zu 50,1%. Nicht wahr? Das wäre schön. Und ich habe noch eine E-Sports-Organisation, die gerade anläuft, wo wir gerade richtig krank in Projekten stecken. Also das ist alles, das ist nicht mehr Kosten-Nutzen-Analyse, weil dann dürfte man das eigentlich alles gar nicht machen, weil man so langfristig denken muss, das habe ich jetzt auch gelernt. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl dabei, dass da so durchkam, und das hast du im ganzen Video gar nicht mehr angesprochen, dass du an diesem Punkt angekommen bist, wo du auch merkst, so, ja, jetzt muss ich seit Jahren immer wieder in derselben Tretmühle meinen Kram machen. Mhm. Auf mittlerweile ja x verschiedenen Kanälen. Also du hast Marcel Plays, dann der Dart-Kanal und den Hauptkanal. Und dann aber auch, ne, also ich kann das schon verstehen, dass wenn man, wie viele Videos machst du pro Woche? 7. Krass. Also jeden Tag. Wer soll da kreativ sein? Ne? Ja. Und dazu kann ich auch noch was Spezielles sagen. By the way, habe ich im letzten Dezember mal eine Woche 16 Videos gemacht und danach habe ich wirklich die krassesten, ich glaube, du hast damit ja auch Erfahrungen schon gemacht, da hatte ich die krassesten Burnout Momente überhaupt. Ja. Es ging mir so, also es war unglaublich, wie schlecht es mir ging. Also das war unfassbar. Und da habe ich auch gemerkt, dieses Pensum ist nicht gesund, weil da habe ich auf dem Gaming-Kanal und auf dem Hauptkanal jeden Tag hochgeladen und noch 2 Darts-Videos die Woche. Das war halt krass. Das mit dem Kreativsein. Aber alleine, ne? Alleine. Also wir machen ja auch als Firma inzwischen wahrscheinlich ähnlich Content, dass zumindest jeden Tag irgendwas online geht. Aber das machen wir mit einem Team von 10 Leuten. Wobei, ne? Einen Cutter also hatte ich immerhin. Okay, ja. Das hatte ich, aber das ist ja auch, du kennst es, da muss man ja auch dirigieren und gucken, wann ist das Projekt fertig, wer muss das Thumbnail noch machen, bis wann muss das fertig sein. Wobei, Thumbnails mache ich aber noch selber, weil so einen roten Pfeil drauf machen ist nicht so viel Arbeit, aber ich finde es so geil, wenn die selber so ein bisschen. Nee, das muss sein, so Selbstironie und so gut. Gehört dazu. Es ist neue Montana, was heißt neu? Ich fahre zu Montana Black und du hast es, ich wollte es eigentlich erst ausdrucken. Montana Black ist zu sehen, daneben Marcel, der im Auto sitzt und so macht, den Mund so wie so ein Fisch aufreißt und dann aber ein roter Pfeil von Marcel zum Monte rüber. Und ich dachte so, wirklich? Braucht's da dann noch einen roten Pfeil? Nee, natürlich braucht's den nicht. Manchmal lache ich ja auch, also sehr oft lache ich auch beim Erstellen der Thumbnails selbst, weil ich die Außenwirkung mir vorstellen kann. Ich glaube, so Leute wie auch Luca zum Beispiel, zum Thema fehlende Kreativität, ich glaube, dass gerade die Leute, also Daily Gaming geht noch, du hast 2 Vorteile, du hast dieses Spiel, was du komplett ausschlachten kannst und du fliegst mega unterm Radar von zum Beispiel Meinungs-YouTubern etc., weil du als Gamer relativ uninteressant für das Mainstream-Ding bist, aber jeden Tag ein Real-Life, und also mit Real-Life meine ich einfach vor der Kamera sitzen, ist für die meisten Leute einfach ein normales Video. Mhm. Das ist wirklich, also das ist so abartig schwierig, jeden Tag eine gute Idee zu haben und dann kommst, und deswegen ist euch vielleicht mal aufgefallen, es gibt quasi so gut wie keinen Real-Life-YouTuber, der jeden Tag hochlädt, über den nicht irgendwie kontrovers diskutiert wird. Ja, weil irgendwann musst du ja in dir fast einen Misstep erlauben, weil irgendwann hast du dann auch mal ein Thema dabei, was dann eben nicht cool ist. Ja, also ich glaube, nur die Leute, die das schaffen, sind halt Leute wie Casey Neistat oder halt ein Felix von der Laden, also Leute, die halt so daily vloggen. Ja. So. Ja. Das ist halt, weil du hast dann halt, du erlebst halt was und teilst das einfach. Ich glaub, aber das klar, ja, wenn du jeden Tag. Wir kommen dann am besten mal drauf zu sprechen. Du hattest jetzt neulich ein Video gemacht, wo du für Fandorado Werbung gemacht hast, in dem du bei einem Pornodreh dabei warst. Und du sagst im Video, in dem du dich darüber dazu entschuldigst, oder entschuldigt, hast du dich nicht wirklich? Nee, das sollte auch nicht wie eine Entschuldigung rüberkommen. Ich habe einfach nur gesagt, dass ich das Video wahrscheinlich zur falschen Zeit hochgeladen habe, so mäßig zur falschen Zeit am falschen Ort. Es ging nämlich darum, dass das Ganze so ziemlich, es hat ziemlich gebackfired. Es war nämlich so, dass ich dieses Placement gemacht habe. Ich dachte mir zu dem Zeitpunkt eigentlich, dass es so gut wie unmöglich ist, dass es schlecht ankommt, weil ich erstens diese Fremdgehen 69 etc. Videos schon gemacht habe. Also der Weg war eigentlich geebnet. Es war eigentlich sogar die ideale Kooperation, dachte ich. Zweitens hatten Leute wie Aaron Troschke und Katja schon Videos darüber gemacht. Deswegen, und vor Jahren schon. Vor genau, allen Dingen, und da gab es nie einen Shitstorm. Und ja gut, bei Katja weiß ich, warum die Leute es geil finden, dass sie über Fondorado unterwegs ist. Aber würde es dich nicht auch interessieren, mal, wie es ist bei so einem Dreh? Einfach so. Ich war noch nie bei einem Porno-Dreh. Ich war schon dabei. Und meine beste Freundin Ines hat auch mal ich weiß nicht, Erika Lust heißt die. Die macht halt so feministische Pornos und hat das dann auch auf ihrem Kanal. Die haben uns auch mal angefragt. Die haben und die Space Fox auch mal angefragt, ob wir für die was machen wollen. Dann möchte ich also, wie soll ich, also klar, also Porno, also nichts ist verwerflich an sich daran, dass Leute Pornos gucken. Ja. Wir haben ja auch, also in The Mansion habe ich mit mal 2 Pornostars getroffen und begleitet. Ich war auf der Venus mehrere Male. Also ich persönlich bin. Wir haben ja mit Lexi Rox schon mehrere Videos gedreht. Ich persönlich bin sowieso der größte Verfechter von Pornos. Wenn ich YouTuber wäre, wäre ich wahrscheinlich Pornostar. David ist insgeheim Pornostar. Aber ich glaube, viele Leute hatten sich, glaube ich, eher beschwert, weil du dann auf diese Plattform verweist und dann gefühlt Kids mit Pornos in Kontakt bringst. Das Problem ist daran, dass es einfach das ist einfach die komplette Fehlinformation. Das kam auch gar nicht durch die Leute an sich, sondern es kam halt durch 3-4 Meinungs-YouTuber, auch mit viel Reichweite, die darüber gesprochen hatten. Und das ist halt einfach faktisch gesehen falsch. Man kann sich dort nicht anmelden. Man muss mit der Webcam und dem Ausweis, den man dann neben sich hält, mir lustige Stories erzählt von Fandorado, dass manche Leute es versucht haben, mit einem aufgemalten Bart und so sich da zu verifizieren. Das ist ja geil. Also da musste ich auch schon gut lachen. Aber daran sieht man, das Ding war halt safe. Und ich habe mir schon viel zu Schulden kommen lassen auf YouTube. Da sage ich auch nichts gegen. Aber die Aktion, also diesen Shitstorm, den ich dadurch bekommen habe, okay, er war nicht geisteskrank, für mich fühlt sich aber schon so ab 15% Dislikes auf dem Video schon so Shitstorm-mäßig an. Den hatte ich meiner Meinung nach zu dem Zeitpunkt nicht verdient. Der wurde uns auch als Thema vorgeschlagen, das Video. Ach, ja, okay. Ich hatte mich auch gewundert, dass ihr das Thema nicht genommen hattet, lustigerweise. Weil ich habe ja die Folgen alle gehört so und kam nicht vor. Also das Ding ist, ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie ich dazu stehe. Weil bei Katja zum Beispiel, jetzt abseits von der Promo von Fandorado, bei Katja habe ich halt öfters das Problem, nicht, dass sie irgendwie positiv mit dem Thema Sex umgeht oder dass sie sich, weil das ist ja sozusagen, ihr Argument ist eigentlich immer sozusagen, ich weiß halt, was ich will, ich bin eine emanzipierte Frau, ich kann mich auch als Frau hier hinstellen und sagen, so, ich möchte halt gerne, ich liebe Sex zu haben, ich möchte gerne Sex haben. Das sind alles Dinge, die finde ich nicht problematisch. Was ich problematisch bei ihr finde, ist, das ist eine Sache, die damals bei der Schanzaufnahme von David Thema war und das ist bis heute noch so, wenn man bei Katja ins Instagram-Profil geht und guckt, wer sie in Bildern taggt. Oder wenn man bei Katja die Videos guckt, wenn sie mal unterwegs ist und in der Bahn oder sowas erkannt wird. Ganz, ganz viele Leute, die sie ansprechen, sind 14-jährige Mädchen oder jünger. Es war so eine Sache mit ihrer Cousine, wo mal so ein Thema war, die selber auch irgendwie, keine Ahnung, 14 oder so war. Ich find, also, um da kurz einzuhaken, ich finde, das größere Problem ist fast auch noch, dass sie Dinge nicht, sie ist ja nicht sex-positive, sondern es ist ja eine reine Pornoisierung. Alexi Bexi, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, die hat dieser Tage einen Clip aus einer Instagram-Story von ihr gepostet. Und da sagt sie so Sachen wie, na, willst du nicht mal deinen Sperma in meine geile Muschi pumpen? Und dann denke ich so, das sind die, diese jungen Kids bekommen nicht einfach ein völlig nicht gesagt, falsches hast Bild du nicht von Lust Sex. Auf Sex? Oder möchtest du, dieses falsche Bild, Frauen sind willig, alle und das ist also, glaube ich, eher dieses große Problem, was bei ihr dann rumkommt. Und das ist, glaube ich, die einzige Kritik, die ich an Werbung für Pornografie hätte, ist, dass man sie halt in den Kontext setzen muss, weil, glaube ich, auch viele, wir hatten das Thema hier schon auch im Rande so ein bisschen mal in der Vergangenheit, ich glaube, ein riesiges Problem an der Gesellschaft generell ist, dass dieser sehr, sehr frühe Zugang durch das Internet, durch Smartphones, weil halt jeder 10-Jährige inzwischen ein Handy hat, dieser sehr frühe Zugang zu Pornografie auf jeden Fall ein völlig falsches Bild von Intimität und von Sexualität gibt. Und wenn das halt nicht in den Kontext gesetzt wird, gesagt wird so, hey, es ist überhaupt nicht schlimm, Pornos zu gucken, nicht so wie die Christfluencer, die dir auf YouTube sagen, du kommst dann in die Hölle, wenn du dir ein Porno anguckst, sondern es ist völlig normal und ist völlig okay, aber sei dir bewusst, dass das, was du da siehst, nicht echter Sex ist und so, also, dass das so nicht funktioniert. Wenn du dir das Video anschaust, was ich gemacht habe, da wurde auch quasi alles, was ich irgendwie gesagt habe, was hart ist, wurde auch rausgenommen für das YouTube-Video. Es gab dann halt das unzensierte Video auf der Fandorado-Seite. So war das halt. Das hat auch Aaron. Das war auch immer Aarons Trick, um die Leute dann rüber zu holen. Aber wie gesagt, weswegen ich deine Argumentation, ich kann die voll verstehen, finde ich auch richtig gut. Man kann sie halt vielleicht auf Katja anwenden. Ich gucke mir das auch alles nicht mehr so wirklich an. Aber auf mein Beispiel kann man es halt nicht anwenden, weil Fandorado ja auch zum Beispiel komplett krass darauf achtet, dass die auf deren Seite, ich verteidige die jetzt voll, obwohl ich damit nicht zu tun habe. Das ist aber 18 ist. Also ja, genau. Erstens das und zweitens, das sind ja alles von denen selbst produzierte Dinger. Und du hast nicht wie, ich meine, wenn jetzt ein 12-Jähriger Bock auf Pornos hat, dann findet der Pornos so. Das müssen wir halt ehrlich mal so sagen. Klar, ja. Und wenn er auf eine andere Seite geht, kann es immer mal sein, dass da was Verbotenes dazwischen ist, dass da Kinderpornos dazwischen sind, auf irgendwelchen Seiten, die keiner überwacht. Aber die Seite, für die ich da Werbung gemacht habe, mit dem Prozess zusammen, wirkte für mich safer, als wenn ich jetzt für Pornhub Werbung gemacht hätte. Also sagen wir es mal ganz offen, es ist kein eleganter Content, aber dein Kanal besteht nicht aus elegantem Content. Genau, das also, war auch es mein ist, Gedanke. Es ist so skurril, dass sich zwischen all den Fremdgehen 69 und habe ich meine Freundin schon mal geschlagen Videos, plötzlich so ein Video auftaucht und alle sagen, was ist denn mit dem Marcel los? Habe ich meine Freundin mal geschlagen? Also ehrlich ich glaube, gesagt, das habe ich das nicht gemacht. Ich habe keine Ahnung, ob ich das habe. Dazu kann ich eine kleine Anekdote aber erzählen, die passt auch noch mal zu dem Martin-Schulz-Ding. Der hat nämlich seine Freundin geschlagen. Der hat deine Freundin geschlagen. Der hat meine Freundin vor der Kamera geschlagen. Das war nämlich ganz schlimm, nicht Spaß. Es war damals lustig, und zwar, das wäre fast nicht zustande gekommen. Ich wollte es eigentlich nie öffentlich erzählen, aber ihr habt es mir gerade jetzt. Oh, wow, Exklusiv-Content bei den Lästerschwestern. Der Titel wäre jetzt, das habe ich euch nie erzählt, Punkt, Punkt. Storytime. Das wäre schon zu lang. Auch Punkt reicht eigentlich. Nee, was du in letzter Zeit häufiger machst, ist in der dritten Person von dir reden, beziehungsweise in den Text schreiben. Marcel Skorpion, jetzt redet er wirklich. Skorpion? Entschuldigung, Skorpion. Scheiße, das ist passiert. Marcel Skorpion redet. Nee, also es war damals so, ich hatte das Schulz-Interview, die Anfrage angenommen. By the way, ein großer Move von mir, weil an dem Wochenende, wo wir uns darauf vorbereitet haben, lief eigentlich die Call of Duty Beta und ich habe sie nicht gespielt dadurch. Also da muss man mir auch nochmal hier auf die Schulter klopfen, finde ich. Okay. Also, nee, kleiner Spaß. Und es wäre fast nicht zustande gekommen, weil ich nämlich, weil die SPD darauf gekommen ist, dass ich in einem Video ein paar Monate vorher mal folgenden Satz gesagt habe. Kauft alle mein neues Buch, da müsst ihr zuschlagen wie bei Frauen. Oh, ich sage euch jetzt kurz, warum. Das ist natürlich so ein Rap-Vergleich, ne, das ist so ein Wie-Vergleich. Ja. Zuschlagen ist in dem Fall natürlich in zwei Kontexten. Einmal wie das mit der Faust und einmal wie du kaufst etwas. Und ich habe halt schön, voll dass gelacht. Du uns das, das, nee, das war wichtig, dass du ich das erklärst. Ich will es nur erklären, dass man es nicht falsch versteht. Ich habe extrem gelacht und auch so ein dummes Meme danach eingeblendet. Also, dass jeder, der auch mich kennt und weiß, dass, wie ich mit meiner Freundin kommuniziere, der weiß auch, dass ich sowas niemals ernst meinen würde. Aber natürlich, ich fand's krass, dass so eine kleine Aussage Monate später mir fast diese Sache da zerschossen hätte. Da habe ich auch erstmal gemerkt, krass, die Leute nehmen einzelne Frakturen aus deinem Video und können dir das so entgegenstellen. Aber hast du deswegen was geändert? Weil also mein Argument tatsächlich. Den Satz habe ich nie wieder gesagt. Das ist sehr gut, okay. Weil mein Argument, das hatte ich jetzt gerade, ich habe jetzt gerade dieses Thema angeregt von Mirella und InScope, so ein Artikel auf Bento, da haben die mich auch mit interviewt, das ist ein Artikel, der quasi um das Thema Sexismus auf YouTube. Und eine Frage, die mir der Journalist da gestellt war, wie schätzt du das denn ein? Also glaubst du, dass Montana Black irgendwie ein Sexist ist? Und dann meine ich so, ich glaube nicht. Also ich glaube, dass der, also das sagt er auch von sich selber und ich würde ihm das auch abnehmen, dass er nicht irgendwie abfällig über Frauen denkt, aber ich glaube, dass er ganz oft denkt, dass das, was er sagt oder das, was er tweetet, also da gab es ja mal so ein Beef, dass er irgendwie mit so einer Frau auf Twitter hatte, wo er auch irgendwie, ist auch in dem Artikel zu lesen, ich habe es jetzt gerade nicht vorliegen. Er hat seine Ex-Freundin Vibe genannt. Genau, also er sagt halt immer wieder so Sachen, wo ich halt denke, so dass, also selbst wenn du sagst, das ist ein Gag und das ist ein Witz, lebst du damit ja auch kleinen jungen Menschen Einfluss, also Leute vor, halt nie die so halt, selbstreflektiert und nur halt, bist du, bei genau. Dir ist ja super viel Ironie immer da. Also du fängst ein Video an und sagst hier in, ich glaube, es war in diesem Fremdgeh-Video von Scout69 oder so, hatte ich das gesehen, würde sagen, ja, das ist hier mein Content, mehr gibt's hier nicht zu holen. Also du hast immer diese Ebene, wo du dann selber sagst, so, also eigentlich mache ich hier ganz schön Bullshit. Deswegen, also ich glaube so in dem Dialog zwischen uns und ich glaube auch, wenn wir das Video gucken, dann können wir das rausfiltern, aber das ist vielleicht auch jemand, der es aus dem Kontext reißt. Das ist vielleicht auch unberechtigte Kritik. Genau, einmal kannst du es aus dem Kontext reißen, aber auf der anderen Seite, ich bin mir halt nicht sicher, ob jeder 12-Jährige, der sich noch in seiner geistigen Entwicklung befindet, der aber halt wegen dem Thumbnail oder so draufklickt, dann am Ende nicht sagt so, ja, lustig, Witze machen über Frauen schlagen ist lustig und dann dreht sich das vielleicht irgendwann so im Kreis oder klar, so. Das ist natürlich ultimativ gefährlich und da sage ich auch, deswegen versuche ich halt die Ironie eigentlich den Leuten fast immer schon ins Gesicht zu schlagen. Ich erkläre sie ja fast teilweise schon, weil es mich auch so ärgern würde, wenn es so wäre, weil zum Beispiel, ich will mich jetzt hier nicht so toll darstellen oder so, aber ich habe zum Beispiel auch, und da schließt sich der Kreis, in dem Buch, über das wir damals gesprochen hatten, an der Käsetheke auf dem Power Rangers Event, da spreche ich eigentlich genau über Themen wie auch, dass ich extrem tolerant und offen bin und dass ich mir eigentlich auch sehr selten Urteile erlaube. Deswegen muss ich bei eurem Podcast teilweise lachen, weil der Name ja schon, Lästerschwestern schon, Lästern ist ja Urteilen über Leute, die nicht anwesend sind. Das ist ja die Definition wahrscheinlich. Und weil ich halt so wenig versuche zu lästern oder zu urteilen, finde ich es dann noch, deswegen finde ich es dann gerade schade, wenn mir so eine ironische Aussage natürlich entgegengeballert wird. Aber unterm Strich kann ich es natürlich trotzdem verstehen, dass wenn du nur das von mir gesehen hast, dass du diesen Eindruck von mir hast. So, ich meine, ne? Klar, also ich frage mich halt, ob der, also hätte man den Gag auch anders machen können und das halt vielleicht umgehen? Klar. Oder sozusagen ist der, also an egal. Dem einen Gag aufzuhängen. Nee, ich will mich gar nicht an dem einen Gag aufhängen. Ich meine nur sozusagen, so, ich verstehe, dass das aus deiner Sicht oder wahrscheinlich auch aus der Sicht von vielen, über die wir lästern, weil auch wir machen ja mal Scheiße und werden dann zu Recht kritisiert, dass David schüttelt den Kopf. Ich nicht. Natürlich wirkt das dann immer, man denkt dann selber, ja gut, ich habe ja nichts, ich hab's, also meine Intention ist ja eine andere. Und ich glaube, dieses ist so ein ganz, ganz bekanntes Sprichwort, was ich jetzt wieder völlig verkacke, ist irgendwie so, wir bewerten uns selber basierend auf unseren Intentionen und anderen basieren auf ihr Handeln. Und ich glaube, das ist auch viel das, was wir in dem Podcast machen, sozusagen. Wenn wir den Satz habe ich nämlich genauso auch Hashtag keine Eigenwerbung. In meinem Podcast habe ich genau diesen Satz vor glaube ich, 3 Wochen gesagt. Weil genau so ist es. Podcast. Wie heißt der? Der heißt Lucky Loser. Der ist jetzt seit Mitte Juli. Das war jetzt wirklich die schlechteste Überleitung, weil ich wollte sie auch nicht so. Aber der Satz war einfach gerade zu. Um das einmal für Stay und Dekadent zu erklären, wie viel Geld hast du uns dafür gezahlt? Jetzt nimmst du mir den Spruch weg. Ich hatte es mir sogar in die Handy-Notizen geschrieben, dass ich basierend auf der letzten Woche von euch anfange mit, ja, ich habe euch ja jetzt einen soliden 5-stelligen Betrag überwiesen und deswegen darf ich heute dabei sein und meinen eigenen Podcast bewerben. Das wäre sehr schön. Aber ich habe es leider jetzt nicht geschafft. Shit, jetzt habe ich den Witz ruiniert, das tut mir leid. Ja. Wie heißt wie der Podcast? Lucky Loser und da machst du alleine oder machst du? Nee, mit einem Kollegen zusammen. Okay. Ein Österreicher, Gabs heißt der. Und wir reden halt auch eigentlich so wie ihr, es ist halt immer so ein Gespräch, nicht ganz so viel über aktuelle Themen, sondern halt auch hin und wieder mal, also schon zu aktuellen, zum Beispiel bei Inscope, dieses Delfin-Ding, da kann man irgendwie nicht drum rum so. Mhm. Aber sonst halt auch so über Sachen, die uns gerade passiert sind. Er erzählt ja immer von seinen verkackten Dates. Also er hat da wirklich legendäre Geschichten. Und es ist halt so ein bisschen so. Und aber auch so ein bisschen auch mit Tiefe, weil er liest auch viel. Und ich habe halt auch über das Thema Selbstentwicklung etliche Bücher gelesen in den letzten Jahren. Und wir versuchen den Leuten da auch hin und wieder was auf den Weg mitzugeben. Es ist so eine Mischung aus allem quasi. Das war in deinem Buch ja auch schon so. Ich hatte das ja damals tatsächlich, reingeguckt und war sehr, damals ja, ich glaube, das hatte ich bei dem Treffen auch gesagt, dass ich das sehr spannend fand. Wir waren auch die Einzigen, das war unser Gespräch, glaube ich, dass wir darauf gekommen sind, dass wir die einzigen beiden sind, die ihr Buch selbst geschrieben haben. Ja, stimmt. Das war so der Aufhänger. Wo kein Ghostwriter mit da drin stand. Eine einzige Sache wollte ich noch mal, bevor wir zum ersten Thema kommen, sonst hängen wir uns zu lange nach daran über auf. 30 Minuten. Tut mir leid. Ich finde es aber mal spannend, weil Auf jeden Fall. Wir hatten das halt eben noch nie, dass wir jemanden damit konfrontieren konnten, der dann aber auch so cool ist, zu sagen, da lasse ich mich mit konfrontieren, auch wenn das ja so Fragen sind, die jetzt nicht unbedingt angenehm sind. Und deswegen möchte ich mit der unangenehmsten Frage enden. Oh nein. Du hast in dem letzten Video eine Sache gesagt, ich werde immer Grenzüberschreiter sein und bleiben. Und es ist nicht meine Aufgabe, ein Vorbild zu sein. Ich mache ja nur Videos. Und das ist eine Sache, hab ich den Satz gesagt? Genau so sagst du. Es ist nicht meine Aufgabe, ein Vorbild zu sein. Ich mache ja nur Videos. Ihr könnt die gucken. Aber ich bin ja dann kein Vorbild. Ist eine Sache, die. Wann habe ich den gesagt? In dem, das sagst du in diesem Video, wo du dich quasi zu Fandorado äußerst, an irgendeiner Stelle. Ist wirklich, ich habe Zitat so rausgeschrieben. Und ich wollte dich fragen, ist es eine Sache, die man dann live dann. So, wo man sich ein bisschen verhaspelt, oder siehst du das wirklich so? Ich finde es krass, dass ich in dem Video gesagt habe, weil das Video nicht so lange her ist, weil ich der Meinung bin, dass ich da eigentlich meine Ansicht auch die letzten Jahre schon verändert habe, weil man selbst natürlich, wenn man ein Signal aussendet, nie entscheiden kann, wie dieses Signal empfangen wird. Dementsprechend bin ich natürlich schon ein Vorbild und kann mich davon auch nicht entziehen. Ich habe immer so ein bisschen diese Hoffnung, dass man sagen kann, so ein bisschen wäre es natürlich auch cool, wenn die Eltern sich auch in die Erziehung einbauen würden und sagen würden, hör auf. Aber natürlich, klar, wenn die gerade in dem Alter sind von 12 bis 18, voll pubertär und gegen die Eltern auch sein wollen, ist es natürlich auch klar, dass dann meine Videos da, also die Sachen, die ich da vielleicht sage, auf fruchtbaren Boden fallen. Aber man kann es ja genauso gut auch umdrehen und sagen, ich habe aber auch schon Sachen gesagt, die vorbildlich waren und die ich auch gerne als Vorbild sagen würde. Deswegen ist es natürlich schwierig, aber den Satz hätte ich mir auf jeden Fall sparen sollen, weil der macht keinen Sinn. Ich meine, wie gesagt, also du nutzt ja deine Reichweite eben auch. Es ist ja dann nur ein anderes Video, wo du über Sony und dieses Instagram-Foto sprichst. Da sagst du ja sehr, sehr geilen Scheiß. So, deswegen, es ist auch immer so skurril, wenn man in dem Video, wo man über ein Werbeplacement redet, das man ja nur hat, weil man eben influenced, also man hat ja eben diesen Einfluss auf Leute, nicht nur mit den Dingen, die man sagt, sondern eben auch, wenn man sagt so, ey, das neue Call of Duty finde ich richtig geil oder finde ich eben nicht richtig geil, das kann ja Kaufentscheidungen von Leuten irgendwie beeinflussen. Ich sehe das ja selbst bei mir, ich schreibe eine Filmkritik und jemand sagt, oh, den hätte ich gar nicht geguckt, aber jetzt, wo du das sagst, gehe ich rein. Damit habe ich jemanden beeinflusst. Klar, ja. Gut, aber wir lassen das jetzt mal ruhen. Ja. Ey, danke auf jeden Fall, dass du dazu so offen warst. Aber eine ich habe auch noch eine wichtige Frage. Ja. Und zwar an Robin. Ja. Kann es sein, dass du schon mal in Kalifornien gearbeitet hast? Ja, tatsächlich. Weil das wurde in den letzten Wochen viel zu wenig erwähnt. Du hast recht. Ich habe mal in Kalifornien gearbeitet. Du warst mal in Kalifornien? Ich habe mal in Kalifornien gearbeitet. Und ja, hatte auch einen sehr, sehr vorbildlichen Arbeitgeber. Nein, ich will jetzt auf das nächste Thema kommen, und zwar eine Frau mit Vorbildfunktion, die jetzt hier gerade schon Thema war. Wollen wir nicht erstmal den Leserbrief der Woche vorlesen? Ach so, stimmt, den müssen wir vorher machen. Wir haben nämlich Leserpost bekommen. Wir haben zum ersten Mal Leserpost per E-Mail bekommen von einem Vater. Also auch von einem Vater. Erstmal nur Vater. Erstmal nur Vater. Und zwar: Hallo Lester, Schwestern. Meine Tochter ist regelmäßige Hörerin von eurem Podcast. Ich als genervter Vater höre zu ihrem Unmut nur als jedes zweite Wort Ich gehe davon aus, dass auch in Berlin Kurse für Rhetorik besucht werden können, in denen dieses lästige rhetorische Räuspern wegtrainiert werden kann. Ein genervter Vater, Toni. Hat er sich extra die Mühe gemacht, uns eine E-Mail zu schreiben? Ich finde das richtig lustig, dass er sich über die ganzen Ams aufregt, aber eine E-Mail schreibt, die voller Rechtschreib- und Grammatikfehler ist. Ja. Aber vor allem tut mir die arme Tochter leid, die anscheinend die Podcasts nur in Anwesenheit ihrer Vater, von ihrem Vater hören darf. Sitzt dann immer daneben und guckt, was, vielleicht hören die im Auto auf dem Weg zur Schule oder so, ich weiß es nicht. Ja, Grüße gehen auf jeden Fall raus an Toni und seine an seine Tochter. Darf ich werde Toni einen Tipp geben? Ja. Gib doch 20 Euro aus und kauf deiner Tochter Kopfhörer. Das ist gut. Könnte funktionieren. Es könnte funktionieren, Andersrum, Toni, wenn du uns deine Adresse schickst, schicken wir dir ein paar Kopfhörer für deine Tochter, denn die tun es so ein bisschen leid. Also ein bisschen so, als würde keine Ahnung, irgendwie so, als hätte meine Mutter damals so an, keine Ahnung, als Michael Jackson angeschrieben und gesagt so, Michael, das ist nicht cool, ich höre eigentlich lieber Schlager. Und wir sind auf einem Level mit Michael Jackson. Ich hätte jetzt eher gedacht, sie hätte so irgendwie an die Pokémon Company geschrieben und so weiter. So, mein Sohn spielt die ganze Zeit Pokémon und da sind Monster drauf. Können Sie bitte mal die Pokémon-Karten ändern in süßere, kleinere Wesen? Ja. Marcel, deine beste Freundin ist Katja Krasewitsche. Ja. Das kommt aus den Videos so durch. Wir haben ein Video zusammen gedreht, das war Anfang 2016. Ja, stimmt. Aber du kennst sie auf jeden Fall besser als wir. Ich habe sie aber ehrlich gesagt nur diesen einen Tag meines Lebens gesehen. Noch so. Einmal kurz auf irgendeinem Event, wo ich dann weg musste, um Miguel Pablo der Polizei zu übergeben. Kein Scheiß, es war auch am selben Tag. Es ist zu lustig. Darüber hattet ihr aber gesprochen. Aber jetzt die Fandorado Firmenparty. Aber. Genau. Nee, jetzt mal ohne Spaß, das mit Katja ist halt, wird mir immer noch so nachgesagt, ist auch mein meistgeklicktes Video, vielleicht liegt es daran, mit 5 Millionen Klicks so mit Katja zusammen. Was war das, Touch My Body Challenge? Ja, das Witzige war, ich war halt, ihr müsst euch allein mein Gesicht anschauen, dem Video, wie aufgeregt ich war, es war zu witzig. Ich kam da an, nach 3 Stunden Autofahrt, sie war angezogen wie ein Pornostar. Ich dachte mir so, Alter, was geht ab? Was, sie war angezogen wie ein Pornostar? Nee, aber damals war das noch nicht so. Damals war das war dann neu. Dann war ihre Mutter da mit im selben Raum. Was sie irgendwie, hat mir Aaron Troschke mal erzählt, bei jedem Dreh ist diese Mutter mit dabei. Die supportet sie wirklich krass. Das finde ich auch wirklich heftig. Und dementsprechend hatte das Ganze dann doch einen relativ professionellen Touch, der Dreh tatsächlich. Und kurz, weil du beste Freundin sagst, muss ich jetzt was dazu sagen. Wir haben seitdem eigentlich so gut wie keinen Kontakt. Ich habe Katja halt als extreme Businessfrau kennengelernt. Ja. Die Frau macht wirklich einen Cash, da würde ich mir gerne eine Scheibe von abschneiden. Dementsprechend glaube ich, dass das so ein bisschen immer ist, was sich da auch bei ihr mischt. Aber jetzt erzähl mal, was ist passiert? Katja Krasewitsch hat sich gedacht, ich bin mal ein richtig gutes Vorbild. Und das ist jetzt so ein Punkt, da können wir wirklich drüber lästern und gehen hier nicht von ihrer. Obwohl, es ist auch, vielleicht ist ihre Intention auch eine positive, aber völlig fehlgeleitet. Sie hat nämlich an ihre 2,1 Millionen Instagram-Follower erstmal Folgendes rausgehauen. Das ist ein Screenshot, Story gewesen, Eilmeldung, Bundestag beschließt Masernimpfpflicht für Kita-Kinder. Und da hat sie drunter kommentiert, und ihr glaubt immer noch, ihr lebt in einem freien Land. Das fanden einige ein bisschen komisch, dass sie das so geschrieben hat. Und dann hat unter anderem ein User ihr auf Instagram geschrieben und was ist daran jetzt so schlecht? Und dann hat sie weinende Emojis drunter gepostet. Und dann kam eine richtig lange Reihe an Instagram-Stories, in denen sie auf das Thema Impfen eingeht. Unter anderem fing es an mit: Die Welt hat es definitiv geschafft, dass 80% der Menschen von den Medien gewaschene Gehirne haben, die bei einer Vogelgrippe der Pharmaindustrie Geld entgegenwerfen und sich angeblich wichtige Medikamente kaufen. Und die Angst bekommen, wenn sie Attentate sehen, macht eine komplett neue Verschwörungstheorie hier auf, die uns gezielt Angst machen sollen, damit wir mehr überwacht werden können, ohne dass sich jemand beschwert. Da 80% der Menschen TV schauen und wirklich alles glauben, was sie in den Nachrichten hören und nichts hinterfragen. Traurig. Komisch, dass ich fast nie krank bin und mich nie geimpft habe. Einmal war ich als Kind impfen und danach war ich 3 Wochen lang extrem krank. Das ist der beste Punkt. Danach nie wieder. Sie war nie wieder krank danach. Mann, und es Katja, ist, wie kann das wohl sein? Und es ist nichts passiert. Seit einem Jahr war ich gar nicht mehr krank und davor immer nur kleine Erkältungen. Ja. Nehmt kein vergiftetes, billiges Essen zu euch. Ist auch wieder ein ganz anderer Punkt. Und informiert euch genug, dann seid ihr gesund ohne den Müll. Also wenn du nicht vergiftetes Essen isst, bist du gesund, auch ohne Impfen. Es geht noch weiter. Ich muss erstmal die richtigen Storys finden, weil es so viele sind. Wenn der Welt und der Regierung unsere Gesundheit so wichtig wären, dann wären Ärzte umsonst und Medikamente auch. Wir würden auch nicht so oft krank werden und vor allem nicht all in Maßen zusammen krank. Aha. Wir werden gezielt kontrolliert und krank gemacht. Denn die Pharmaindustrie bringt eine Menge von Geld ein. Es ist sogar so, dass Leute, die im Koma sind, Geld einbringen, wenn sie am Leben gehalten werden. Was? Ja. Weil sie eine Strombatterie sind, oder? Ja, weil es halt Kosten verursacht. Du musst sie ja pflegen. Na egal. Informiert euch bitte. Wenn ihr mehr über eure Welt und was sie an euch reinspritzen lässt. Da musste ich lachen, als ich das gelesen habe. Ja. Aber sie macht. Chemie im Körper ist nicht gut, sagt das die kommt, Katja. Das kommt als nächstes. Und damit meine ich kein Sperma, sondern die angeblich tollen Dinge, mit denen uns unser toller Staat ja so super gesund und gesund macht. Voll süß, Emojis. Dann kommt noch: Deutschland ist das Land, in dem sich alle einscheißen, das Land, in dem man am besten Geld mit Angst macht. Oh mein Gott, schau da, die tödliche Grippe kommt, kauf direkt meine chemischen Medikamente und alle rennen wie Zombies ohne jegliche Beweise. Und dann zu ihrer Verteidigung kommt die letzte Story. Ich muss ehrlich sagen, es kann sein, dass es wichtige Impfungen gibt. Da könnt ihr mich gerne eines Besseren belehren, aber es ist offensichtlich, wie wir zugepumpt werden mit Chemie, nur weil uns die Medien uns Angst machen. Da steht Anhast machen, aber ich glaube, sie meint Angst. Ich hab daraufhin getweetet, Katja Krasavitsch ist Impfgegnerin, sie findet es schlimm, wenn Menschen sich Chemikalien in den Körper spritzen. Das ist der erfolgreichste Tweet, den ich je getweetet habe. Da haben irgendwie 300.000 Leute gesehen, hat irgendwie fast 10.000 Likes. Ich hatte ihre Stories getweetet und ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass da Leute dann sich auch darunter finden, die sagen, ja, da hat sie doch vollkommen recht und in der Hohlerde, da ist das ja auch so, weil wir haben nämlich noch einen anderen Tweet, der diese Woche viral ging, wo sich dann ganz viele geprügelt haben, weil es um Biofleisch ging, aber ich war sehr überrascht, dass wirklich jeder geschrieben hat, Alter, was ist mit der denn los? Ja, also ich hast du es mitbekommen? Ich habe es mitbekommen, ja. Ich finde generell, das hört sich ja alles nach so einer extrem Verschwörungstheorie an. Also es ist ja nicht nur nach einer, es sind mehrere in einem Post. Das ist halt so, ich habe darüber auch neulich mal so ein bisschen nachgedacht. Generell, wenn man eine Verschwörungstheorie glaubt, in der man dann aber behauptet, dass alle anderen Leute immer alles glauben, was sie lesen, das ist irgendwie ziemlich paradox, oder? Also gerade wenn sie keine Quelle nennen kann, also wenn sie nur sagt, ja, wir leben in einer Welt, wo der Staat dafür sorgt, dass Attentate ausgelöst werden, damit wir gezielt massenkontrolliert werden. Also bitte nenn doch irgendeinen Punkt, der das belegen kann. Oder nicht, weil es gibt halt auch keine. Also das ist halt das Problem, ne? Also das also Verschwörungstheorien, ich glaube, da würden wir jetzt ein ganz anderes Thema aufmachen. Aber was ich so krass fand, ist, dass sie sich halt einfach an 2,1 Millionen Followern, von denen wir ja, wie wir vorhin festgestellt haben, sehr, sehr viele junge Menschen darunter sind, die sie halt anhimmeln. Und wenn die das alles mitnehmen, wenn nur einer von denen deswegen dann sagt, so, nee, ich will nicht geimpft werden oder sowas, dann ist das ja schon, da kann was passieren. Da kann jemand am Ende theoretisch davon sterben, wenn er sich irgendwie ansteckt. Ich habe jetzt unter anderem motiviert davon, diese Woche eine unbezahlte Kampagne mit der Bill und Melinda Gates Foundation gemacht, die einfach, weil ich kenne ja jemanden, die mit denen arbeitet und ich dachte, ich muss da irgendwas machen. Und da ging es gerade in der Kampagne, da war nämlich jetzt gestern, also zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufnahmen, gestern, ein Kongress in Abu Dhabi, wo es darum ging, dass wir wirklich ganz kurz davor sind, Polio auszurotten durch Impfungen. Und es gibt nur noch zwei Länder auf der Erde, wo es noch Polio gibt. Und wenn in Deutschland, das ist ein spannender Fakt, den ich dann im Zuge dessen gelernt habe, es gibt in Deutschland inzwischen weniger geimpfte Kinder gegen Polio, als die Weltgesundheitsorganisation eigentlich empfiehlt. Und die Impfraten sind rückgängig. Und zwar messbar rückgängig. Also es ist, finde ich, richtig extrem, dass wir hier Leute haben, wie sie, aber es gibt, sie sind ja nicht die Einzige, auch Donald Trump oder gibt ja diverse, auch größere Celebrities auch in den USA, die sich ausgesprochen haben gegen Impfen und so weiter. Und das ist einfach so saugefährlich. Und das ist halt so ein Punkt, da kann ich einfach, da kann ich nicht verzeihen, da muss man dann irgendwie dagegen halten und sagen, wie kannst du sowas Uninformiertes so einfach raushauen, weil es halt echt gefährlich ist. Ich glaube, Paul von Ultralativ oder Finn war es, der auch getweetet hat, auch die Leute, die häufig mit ihr kooperieren, die sagten so, also spätestens jetzt kann man nicht mehr urteilen und sagen, hey, die Katja, die ist auch eine ganz nette oder guck mal hier, ne, sondern da ist so ein Punkt überschritten, wo jemand etwas mit seiner Reichweite macht. Genau, weil wir hatten ja Rezo in Köln auf der Bühne. Rezo, ja, der mit ihr mehrere Videos schon gedreht hat. Rezo wurde auch angetweetet, glaube ich. Ich bin mir relativ sicher, dass Rezo nicht wusste, dass sie Impfgegnerin ist. Ich denke mal nicht, dass das in Gesprächen ist das ja meistens nicht Thema, gerade bei einem Dreh. Ich denke mal, du wusstest es auch vorher nicht. Sonst hätte ich nicht gedreht. Aber jetzt, jetzt im Nachhinein. Bist du Impfgegnerin? Weil genau, sonst gehe ich wieder. Das ist immer nach Hause. So eine Checklist, wie bevor du in die USA einreist, wo du ankreuzen musst. Ich war übrigens schon mal in den USA. Wo du ankreuzen musst, bin ich Terrorist oder nicht? Und du musst ja wirklich so wer kreuzt da ja an? Am Ende des Tages kann ja jeder Impfgegner sein, wie er will. Also, oder eigentlich auch nicht, weil du. Das ist ja auch gefährlich für andere Personen, wenn deine Kinder nicht geimpft sind. Aber wenn du eine Reichweite von 2,1 Millionen hast, dann solltest du vielleicht die Schnauze halten, wenn so ein Thema aufkommt. Genau, das ist das Ding. Gefühlt da ist es aus der Wut heraus entstanden, diese Tweet-Reihe. Deswegen, also diese Instagram-Story. Und sie hat sie dann auch wieder gelöscht. Also sie war nicht die vollen 24 Stunden online. Also sie hat anscheinend da auch schon einen relativ messbaren Shitstorm mitbekommen oder ist von irgendwelchen anderen Leuten darauf hingewiesen worden. Und ich bin halt jetzt gespannt, weil wer solche Inhalte verbreitet, also man kann, glaube ich, über dieses Thema, ist sie dadurch, dass sie sich so sexualisiert darstellt, wie sie es tut, ist sie dadurch einfach eine starke Frau, die zeigt so, hey, ich kann als Frau einfach sagen, was ich will, ich finde halt Sex geil und mach das. Und das ist eine Sache, da denke ich vielleicht anders drüber als jemand anderes. Und da kann man sich, finde ich, doch drüber streiten. Und da haben wir mit Rezo ja auch auf der Bühne drüber gesprochen, dass sie halt einfach, sie konnte cool rappen, meinte er, und es war irgendwie ein cooles Ding. Und das finde ich eine völlig legitime Ansicht, wo man zwei Meinungen zu haben kann. Aber zu sagen, ich supporte jemanden mit meiner Reichweite, von der ich jetzt weiß, dass sie solchen Scheiß raushaut, ist halt eine Frage. Das finde ich halt problematisch. Aber ist halt die Frage. Vielleicht das war dieselbe Frage damals bei Shirin David, die mit Mert zusammen irgendwie das gemeint hat. Ging das ja sehr, die sich ja dann danach auch distanziert hat bei TwinTV mit den Interviews. Du hast ja nun wirklich mit gefühlt jedem, sogar mit Apo, wie hast du gesagt? Wie? Red? ApoRed, ja. ApoRed. Gibt es bei dir eigentlich Leute, mit denen hast du mit den meisten noch Kontakt? Oder ist eher so, dass du gar keinen Kontakt irgendwie mehr hast? Oder gibt es auch welche, wo du sagst, mit denen möchte ich keinen Kontakt mehr? Naja, YouTube ist ja, ich glaube, da hattet ihr auch neulich mal drüber gesprochen. Es driftet ja so ein bisschen auseinander. Früher hat ja jeder mit jedem noch irgendwie zusammengearbeitet. Und jetzt hat jeder so seine eigene kleine Blase sozusagen, um jetzt auch mal deinen Nachnamen hier einzubauen. Ich mag den Humor, also wirklich. Ich habe mit den wenigsten noch richtig intensiv Kontakt. Es war jetzt selten der Fall, weil man sich irgendwie wegen Meinungen auseinandergelebt hat, sondern es war oft so, dass man sich dann einfach persönlich nicht mehr so sympathisch war, weil die Wege vielleicht zu unterschiedlich waren, die man dann am Ende eingegangen ist oder so. Ich würde auch zu der Katja-Sache gerne noch was sagen. Und zwar inhaltlich kann man es natürlich absolut nicht verteidigen. Das würde ich auch nicht versuchen jetzt. Aber da es ja schon einen Vorteil haben muss, dass ihr heute jemand von der dunklen Seite hierher geholt habt, kann ich vielleicht eine Sache sagen. Und zwar, ich kann mir vorstellen, in welchem Modus sie mental war, um sowas zu posten. Weil ihre erste Story war ja noch so einigermaßen normal. Und der Rant kam ja danach erst. Wahrscheinlich hat sie nach der ersten Story schon so viele negative Nachrichten bekommen, dass sie so getriggert war, dass sie sich jetzt rechtfertigen muss, dass sie dann halt den Rest rausgeballert hat. Und dass die Story nicht 24 Stunden online war, ist ja der Beweis. Erstens gab es wahrscheinlich noch krasseren Shitstorm danach. Denke ich auch, ja, klar. Und zweitens löscht man es aber auch nicht mal dann, außer man steht nicht zu 100% dahinter, glaube ich. Oder ich glaube, oder es war zu emotional. Weiß ich nicht. Also ich glaube, manchmal löscht man auch Sachen, wenn man sagt so, ja gut, keine Ahnung, auch ist halt, mal, aber ich glaub, kommt halt scheiße war, an. Vielleicht glaub, hat das Management dann irgendwas sogar gesagt oder so. Ja gut, das kann natürlich wenn auch sie sein. So eine Businessfrau ist, wie du sagst, dann wird so ein Argument wie, Katja, die Leute mögen dich nicht viel zählen, aber. Aber wie Fandorado, wir haben gerade eine Kampagne gegen. Es kann ja sein, dass einer Werbepartner, das war ja bei ApoRed oder bei anderen auch schon häufiger der Fall, dass Werbepartner sagen, okay, mit dem wollen wir nicht mehr zusammenarbeiten und mit ihr dann nicht. Und wenn so eine Drohung per E-Mail kam, ich glaube, dann. Ich meine, die bringt ja jetzt nächstes Jahr einen Song raus, der wird im Radio gespielt werden, also ein Album auch raus. Da, auch und da kann so, Warner Music oder. Sie macht mit Universal Music zusammen. Universal Music sieht diese Story, sagt so, geht nicht klar, weil. Das ist ja das Ding, diese große Firmen wie Disney sagen ja heutzutage nicht ohne Grund, du hast irgendwie Schwulenwitze auf Twitter gemacht, raus, weil sie wollen ja alle damit nichts mehr zu tun haben und sich von jedem Shitstorm freimachen. Da kann ich mich beim guten alten Monte auch bedanken, weil er hat am Weltfrauentag einen frauenfeindlichen Tweet gemacht und dann hat eine Firma mit ihm eine Jahreskoop beendet, haben dann einen Partner gesucht und ich habe die Koop dann bekommen. Geil. Das war, da habe ich, hab ich Monte auch geschrieben, so danke für die Koop, da haben wir auch gut gelacht noch. Es ist halt so, Ich glaube, ich handhabe es mit meinen Freunden sozusagen auch so, wobei Monte und ich, wir sind schon so alte Kollegen noch, aber so, ich finde, zu einer Freundschaft gehört, dass man auch regelmäßig Kontakt hat und das ist einfach gerade nicht der Fall. ich glaube, ich handhabe das da so ein bisschen so, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass ich immer den Content nicht so auf die Goldwaage lege. Ich glaube, das ist sozusagen auch der eigene Filter, um es überhaupt so für sich selbst zu rechtfertigen bei manchen Situationen. Aber es gibt ja schon aber auch bestimmt doch Content, wo du sagst, so, also natürlich, das geht halt gar nicht klar. Ich kann was Krasses erzählen, was früher mal passiert ist. Und zwar, da habe ich, genau da, als ich mit Katja zusammen gedreht habe eigentlich, da war das richtig krass, weil da haben meine Freunde mir vorgeworfen, weil das war noch nicht salonfähig, mit Katja zu drehen zu dem Zeitpunkt. Jetzt hat ja schon jeder zweite Rezo, hat ein wirklich gutes Image, meiner Meinung nach. CDU-Ding war natürlich eine Bombe, die er da gedroppt hat, sozusagen. Aber es ist halt so, heutzutage macht es jeder. Und früher wurde ich von meinen eigenen Kollegen dafür brutal kritisiert, per WhatsApp etc., dass ich diesen Content nicht unterstützen soll. Und die gleichen Leute haben dann 2 Monate später mit Katja gedreht. Das hat richtig genervt. So. Aber natürlich gibt es auch Sachen, die ich überhaupt nicht feiere. So, gerade aus der rechten Ecke oder diese christlichen YouTuber. Es gibt da diese eine, die irgendwie mit über Sex vor der Ehe redet und ihr Mann auf den Sex auch wartet, aber sie hatte vorher schon und so. Ich musste schon brutal lachen teilweise. Ich will es nicht verurteilen, so jeder soll auf jeden Fall machen, was er möchte, aber es gibt natürlich Content, den ich jetzt auch nicht feiere. Ne? Ich finde, das ist eine sehr gute Überleitung zu unserem sexpositiven Sponsor, den wir diese Woche haben. Wir haben mich gedacht, wenn wir schon über Katja Krasavitsch reden und über Fandorado, dann brauchen wir auch den Sponsor, der dazu passt, denn es gibt ja besser als Sex nicht mehr. Das heißt, wir sind Deutschlands größter Sex-Podcast. Ja. Und deswegen begrüßen wir hier zum ersten Mal einen neuen Sponsor, nämlich ice.de, die uns ihren Adventskalender geschickt haben. Hashtag Werbung. Und, und wir haben uns gedacht, wenn Malwanne in den Trends landet, mit jedes Jahr mit ihren, zur selben Zeit es mit ihren Adventskalendern. Aber es ist ja auch nicht die einzige, muss man dazu sagen. Es ist ein richtiger Trend auf YouTube, dass in der Weihnachtszeit jeder YouTuber einen Adventskalender auspackt und dann halt drüber redet. Und wir hatten eigentlich. Und ich mich jedes Jahr frage, warte mal, warum guckt man dieses Video nochmal? Willst du dich nicht überraschen lassen von einem Adventskalender? Nein. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir packen heute einen Adventskalender aus. Genau, weil die ice.de hat uns einen Adventskalender geschickt, den packen wir jetzt, packen wir jetzt mal aus und erzählen euch ein bisschen was dazu. Und also, ihr könnt tatsächlich auch 2 davon gewinnen. Komm, hier, mach mal, such dir mal eins aus. David, falls es dich interessiert, warum Leute so Kalender-Unboxings gucken. Es liegt meistens daran, dass der Wert vom Kalender den Einkaufspreis quasi der Leute deutlich übersteigen. Die Leute wollen wissen, wie viel Geld sie sparen würden, wenn sie den kaufen. Was zur Hölle? Also, ja, klar. Es ist einfach, also in dem jetzt, der Premium-Kalender hat einen Gesamtwert von 900 Euro. 900? Genau, es gibt den in 2 Versionen, Premium und Deluxe. Und ab 79,99 und ist versandkostenfrei. Okay. Gucken mal rein in den Premium-Kalender. Mal, wie 900 Euro an Sextoys, David. Beste, du bist viel beschäftigt jetzt in nächster Zeit. Das Beste, was erstmal ist die Anleitung, die Betriebs- und Gebrauchsanleitung für den ICE Premium Adventskalender. Wie viele Adventskalender gibt es, wo du eine Betriebsanleitung brauchst? Die Päckchen rausnehmen und auspacken. Ist doch bestimmt für die ganzen technischen Geräte, die da drin Marcel, sind. Was würdest du sagen, welche Nummer? Naja, ich habe am 17. Geburtstag, da würde ich die 17. Ich habe auch am 17. Geburtstag. Auch 12. Oktober. Ja, 17. Dezember. Das ist ein ganz undankbarer Geburtstag. Das ist jetzt dein Geburtstagsgeschenk. Hast du doch früher wahrscheinlich immer nur einmal Geschenke bekommen. Ich durfte immer 2 Eiskalender aussuchen. Einen für Weihnachten, einen für Geburtstag. Bitte hier, pack mal du aus. Ich darf das auspacken? Ja, freue mich schon sehr drauf. Das Ding ist, ich werde bei keinem der Dinge wissen, was es ist, David. Ich nehme mal schon mal die 2 raus, weil das ist das größte Päckchen. Okay, ich habe Hauptgewinn, oder? Ich kenne mich sehr gut aus mit Sex und allen. Herzlich willkommen bei Lästerschwestern im Sex-Podcast. Es sind doch so eine Analkugel. Du bist doch Vater, oder? Also du hattest schon mal Sex wahrscheinlich. Ich hatte bewiesenermaßen als einziger von euch dreien hatte ich schon mal Sex. Es sind du weißt nicht, was eine Frau in seiner Freizeit macht. Es sind Liebeskugeln. Ah. Ja, siehst du. Ja. Ich habe in der 2. Ach, hier. Alter, wie riesig ist das bitte? Ja, guck dir das an. Das ist der Satisfier for Man. Also, pack mal aus. Ich habe sowas wirklich mal nicht ausprobieren, bitte. Bisschen ASMR an der Stelle. So, ich guck mal da rein. Ich finde auch gut, dass das immer noch mal so ein bisschen so verpackt ist, dass man weiß, dass da noch kein anderer dran war wahrscheinlich. Ja. Das ist alles in so richtig Mir wurde der Satisfier Man. Da ist sogar ein Hygienesiegel drauf. Ja. Ach, so. Ja, guck dir das mal an. Ach, da steckst du den rein? Ja, da steckst du den rein. Sieht auch ein bisschen aus wie eine Computermaus, so. Ja. Okay, die Leute hören das, wir müssen das quasi visuell beschreiben. Warte mal, sieht aus wie eine Computermaus, wo du einen Penis reinstecken kannst. Ja, warte mal, vielleicht geht er ja sogar an. Ja, kurz eine Frage, ich bekomme ja heute für den Auftritt keine Gage. Darf ich das Ding einfach mitnehmen später? Hört ihr das? Oh ja, also, ASMR. Steck mal deinen Finger rein. Ja, ne? Den kannst du sehr gerne mitnehmen. Wobei, ich glaube, mein Penis passt da gar nicht rein. Das ist einfach die Gage. Es gibt noch jemand anderen, der den vielleicht haben wollen würde, denn Robert Hofmann war ja noch nicht auf dem Venus. Ich weiß nicht, ob Robert das so geil findet, dass er an der Stelle jetzt dieses Mal in der Folge genannt hat. Aber bitte immer erwähnen. Der sagte nämlich, nach der Venus, also er hat jetzt ja mal geguckt, es gibt ja auch ein Satisfier for Man. Und da stand drauf, besser als ein Blowjob. Und er ist jetzt am überlegen, ob er sich den holt. Und dann sagte ich, Robert, musst du gar nicht. Okay, pass auf, wir haben das Weihnachtsgeschenk, es tut leid, du darfst ihn leider nicht haben. Ich habe ihn. Robert kann ihn gern haben. Nee, er kann ja meinen haben, denn ich habe nämlich einen zu Hause, mir wurde nämlich einer geschenkt. Und den habe ich einmal probiert und habe dann gemerkt, der passt da ja gar nicht rein. Und dann meinte ich so, Robert, der ist nur einmal benutzt, den kannst du haben. Aber den wollte er dann nicht. Okay. Also. Und der hier kostet alleine, ich glaube, 90 oder 100 Euro. Also das Ding ist tatsächlich. Okay, nicht, das haben wir jetzt gerade nicht gefact-checkt, aber irgendwas in die Richtung. Ne? Ich also, weiß es, teuer. Weil sie mir das meine Freunde auf die. Und deine Freunde haben dir das geschenkt und haben gesagt, David, nur dass du Bescheid weißt. Das Ding kostet 90 Euro. Bis 100 Euro. Nee, weil die alle zusammengelegt haben, deswegen. Ach, und ich hab, so. Wie man das bei Geschenken macht, man verrät den Wert des Geschenks sofort das mit der Übergabe. Also ich lege ihn hier mal zu Marcel rüber. Ja, so damit, jetzt, wir haben jetzt noch 24 andere Päckchen, die wir unter uns aufteilen können. Bis dahin, die Info an euch, falls euch das interessiert. Ihr könnt tatsächlich auch einen von zwei Premium-Kalendern gewinnen über die Instagram-Seite von ice.de. Da gibt es ein extra Ding für Lästerschwestern-Hörern. Ihr müsst unter einen Post, den werdet ihr dort finden, müsst ihr die Leute oder die Person taggen, mit der ihr am liebsten lästert. Und wenn euch dieser Kalender interessiert, dann könnt ihr den natürlich kaufen auf ice.de. Und generell haben wir haben noch einen anderen Deal, und zwar dieses Mal nicht Lästerschwestern mit AE, sondern Schwester 30 ist unser Code, denn damit bekommt man 30% Rabatt auf alles. Auch Tiernahrung? Nein, nicht auf den Kalender, nicht auf Tagestipps, nicht auf Aktionsprodukte und auf Bücher, aber auf alles andere. Ja. Sehr gut. Alles klar. Das war jetzt mal hier unsere sexpositive. Sexpositiver Werbepartner haben können. Du hast die Liebeskugeln ja schon sehr verdächtig nah. Ja, die waren ja von, die waren auch vom 17. Das ist jetzt sein Ding. Ja, gut. Ich möchte ganz kurz euch das Influencer-Produkt der Woche vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr das beide gesehen habt. Marcel, falls es für dich nicht mehr funktioniert oder ich weiß nicht, ob jetzt vielleicht Kindernachwuchs demnächst ansteht. Oh Gott. Falls es der Fall sein sollte, dann kannst du dir das Magix Influencer-Bundle holen. Ich zeige dir das mal ganz kurz. Ja. Ja, da sieht man dann ganz viele Smileys. Cool Emojis. Und coole Emojis. Und was ich daran sehr witzig fand, das hat bei uns jemand im Reddit-Forum nämlich gefunden, das steht tatsächlich so im Laden. Und da drauf steht, dein perfekter Start zum Social-Media-Star. Also mittlerweile wird man schon zum Influencer geprügelt, ja, wenn man bei Mediamarkt nicht mehr angeht. Das Ding kostet 149 Euro. Und ich dachte dann erst im ersten Moment so, Alter, krass, eine Kamera im Wert von 149 Euro mit den ganzen anderen Sachen, die da drin sind. Und dann stellt man aber fest, da ist ein Mikrofon drin, da ist der Music Maker von Magix und ein Greenscreen in der Größe 100 cm mal 160 cm. Das heißt, es ist ein Lappen, der passt gerade so, wenn du davor sitzen würdest, dann wirst du wahrscheinlich nicht mal komplett eingegreenscreened. Und ein Mikrofon, Ende. Das heißt, du bist eigentlich ein Streamer-Bundle eher. Ja, nicht mal, also dann ohne Facecam. Also es ist keine Kamera drin. Also du kannst entweder Podcasts aufnehmen oder dich irgendwo rauskienen ohne Kamera. Ja, aber das Mikrofon ist auch so ein ganz billig. Ja, das für 150 Greenscreen ohne Kamera. Das ist geil. Das Problem ist so ein bisschen, dass natürlich ganz viele Großeltern und Eltern das für ihre Kinder kaufen werden und kaufen dabei halt wahrscheinlich, also ich kenne das Produkt jetzt nicht, aber kaufen wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt das, was man dafür braucht. Also, wisst ihr, warum man jemanden erkennt, der noch kein Influencer ist? Nee. Der gerne Influencer wäre und das Wort Influencer auch tatsächlich benutzt für sich selbst, glaube ich. Der wirklich sagt, ich möchte gerne Influencer werden. Mhm. Ich glaube, da wird es schon dünn. Das sind die dann schon mit 200 Followern auf Instagram Entrepreneur in ihrer Bio drin haben. Die sich selber was im Laden kaufen und dann Hashtag Werbung vor dem Post schreiben, damit andere Leute denken, sie haben für irgendwas Werbung gemacht. Ja. Habe ich öfter schon mal gesehen. Ja, ich glaube, ganz viele denken sich halt so, guck mal an, Marcel Scorpion, fast, und Montana Jedes Mal, Black. Wenn David dich so nennt, darfst du ihn David nennen als Ausgleich. Okay. Oder darfst dir noch ein Päckchen aus dem ice.de-Kalender mitnehmen, dass die halt sehen, oh, die zocken ja einfach nur. Also da hole ich mir halt eine Kamera und dann zocke ich halt. Und ich meine, ich glaube, wird man heute mit Zocken noch so aus dem Strand bekannt, wenn man nicht zufällig streamt? Also aus dem Strand wird man, glaube ich, in gar keiner Branche mehr wirklich bekannt. Nee. Es ist, ich sage immer, es war noch nie so einfach, einfach und so schwer, groß auf YouTube zu werden. Oder auf allen anderen Plattformen, ich auch. Also TikTok ist ja, ja gerade der neueste Shit eigentlich. Aber Podcast. Warum einfach? Ich würde gar nicht einfach sagen. Ich doch, weil die möglich erreichbare Masse ist schon viel größer als früher. Das heißt, du würdest viel mehr nach oben schießen, sofort. Aber damit du diese Initialzündung bekommst, das ist das Schwere jetzt. Und ich glaube, es ist also jemandem diese, das ist ja fast schon, jemandem das zu schenken, ohne Kamera, by the way, ist ja schon fast wie so einen leeren Traum zu verschenken, der sehr, sehr schwer zu erreichen ist. Vor allem ohne Kamera wird es sehr schwierig. Du brauchst keine gute Technik, um, wenn du eine geile Idee hast, groß zu werden. Aber ich glaube, die Person, die sich einen Influencer-Bundle wünscht, ist wahrscheinlich eher die Person, die denkt, ich möchte reich und berühmt werden. Ja, ich habe irgendwie geile Ideen. Wir hatten neulich, wo wir in München unsere Live-Show hatten, hatten wir den Philipp von Kurzgesagt da. Und der hatte uns erzählt, dass es, hatte ich noch nie von gehört, einen Kanal gibt, der jetzt seit August, glaube ich, oder seit einem halben Jahr Härtetest. Hast du das schon mal gesehen? Mhm. Härtetest, das ist aktuell in allen Kategorien der größte Kanal Deutschlands. Der ist einer der schnellstwachsenden Kanäle weltweit. Die haben irgendwie in einem Monat 2,5 Millionen Abonnenten gemacht oder sowas. Ich zeig dir das mal ganz kurz, damit du mal siehst. Man muss das mal gesehen haben. Also ich beschreibe es einmal kurz für die Hörer. Mhm. Das ist ein Kanal, da ist auf jedem Thumbnail ist ein Autoreifen, also an einem Auto dran, aber es ist so nah dran, dass man quasi nur den Reifen sieht. Und davor liegt dann ein Katzenbaby, ein Fisch, irgendwelche Gummibärchen. Und die Videos bestehen alle daraus, dass der Typ über Sachen drüber fährt. Ja. Also hier oben siehst du schon ein Ei, ein Fuß, ein Huhn haben wir schon gesehen. Und das Krasse ist, Hand, also in den Thumbnails, das ist auch wieder so ein krasses Clickbait-Ding, in den Thumbnails sind halt teilweise Sachen drin, die er wirklich überfährt und teilweise halt Sachen wie Lebewesen. Ja. Und da überfährt dann immer nur die Gummiversion. Und die Videos haben teilweise auch richtig krasse Dislikes und Kommentare, wo sich Leute darüber aufregen, dass er nicht wirklich ein Tier überfahren hat. Aber hier auch. Was richtig krass ist. Ja. Wie kannst du dir die Leute, ich dachte, die Leute klicken da drauf, weil sie denken so, das macht er nicht wirklich. Und wenn er es dann nicht wirklich macht, so, hey, der hat überhaupt gar keinen Katzenbaby überfahren, was für ein Arschloch. Hier, vor 3 Wochen 3,8 Millionen Views, 1,7 Millionen Views. Also Härtetest ist so krass. Und ich hab mir das neulich mal in der Statistik angeguckt. Das war wirklich so, Keine Views. Im August 300 Millionen Views, September 300 Millionen Views, Oktober 300 Millionen Views. Das ist halt einfach völlig krank, aus dem Nichts. Das ist halt auch so ein Kanal, das habe ich jetzt gerade beim Überfliegen schon gesehen, der davon lebt, dass so jedes fünfte, sechste Video halt komplett viral geht. Es gibt so ein paar, die haben so nur in Anführungszeichen 250.000. Und dann gibt es welche mit mehreren Millionen, wenn da halt ein süßes Katzenbaby. Und auch weltweit. Also ich glaube, das Ding ist, da wird halt nicht gesprochen in den Videos. Es passiert nichts, außer dass ein Autoreifen über etwas drüber fährt. Das ist sehr nah, das ist dann teilweise in Slow-Mo abgespielt. Und das war's. Das ist der Content. Also es wird halt eine Sache überfahren und dann noch ein paar andere Sachen hinterher. Ja. Und das war's. Das ist der Content. Und da kannst du halt unendlich viel von produzieren. Und das auch weltweit ausschlachten, weil das Thumbnail spricht für sich. Den Titel übersetzt YouTube ja inzwischen in alle möglichen Landessprachen. Automatisch? Wenn, weiß ich auch gar nicht. Das habe ich mich auch immer gefragt. Man muss es auswählen, oder? Nee, also ich glaube, wenn deine Landessprache Deutsch ist und du als Creator, also du kannst quasi als Creator, es gibt tatsächlich inzwischen im YouTube-Studio, gibt es eine Option, die heißt Übersetzungen. Mhm. Und da kannst du die unterschiedlichen Landessprachen hinzufügen. Aber du kannst sie quasi adden für viele unterschiedliche Länder. Kennt ihr diese Hydraulikpressen-Kanäle? Letztendlich ist Hydraulic Press oder auch Will It Blend eigentlich nichts anderes. Nur das Härtetest hat jetzt die Autoreifen-Version davon. Da muss ich schon sagen, bei den Hydraulikpressen, da, es klingt so dumm, aber ich verstehe den Reiz irgendwie schon, weil man wollte als Kind immer schon mal wissen, was passiert, wenn du jetzt das und das in so eine Hydraulikpresse tust. So, ich meine, das meiste wird einfach nur platt. Okay, irgendwann hat sich dann auch abgenutzt, diese Videos anzuschauen. Aber ich sag mal, also kennst du die gar nicht, oder was? Ich glaube, wahrscheinlich habe ich es mal einmal gesehen und dann gedacht, so, ich bin dann auch hängen geblieben. Genauso wie so Videos, wo jemand irgendwie so Knete anmischt oder so Sachen. Mhm. Also Dinge, die dann so satisfying sind, wenn man sie sieht. Es gibt ja auch so Pickelausdrück. Boah, das ist eine riesige Community. Merke dann auch, dass ich habe früher diesen einen Kanal, wie hießen diese Jungs, die ganz krasses Essen gemacht haben, so Hochkalorien. Epic Mealtime. Epic Mealtime. Habe ich immer geschaut, weil ich das so pervers fand, was die gemacht haben. Die gibt es auch immer noch, aber die sind halt völlig von der Bildfläche so ein bisschen Riesenburger, verschwunden. Die gibt's noch, aber ein 2 Meter großer Burger mit einer 2 Meter Pommes drin und ich dachte immer, wer zum Teufel isst so ein Schrott? Und es war so eine Faszination, dass ich das tatsächlich eine Zeit lang immer wieder geguckt habe, so vorm Schlafen gehen. Weil es ist einfach faszinierend, ja. Aber man das heutzutage noch machen oder würde man schon richtig abgeflamed werden, weil es ja. Ja, also bei Härtetest funktioniert es ja. Das ist ja auch komplett Lebensmittelverschwendung. Ja, stimmt. Also stimmt. Auch sowas wie wie heißt er denn? Der Tutorial-Typ. How to Basic, genau. Ich wollte auch immer fragen, ob ihr den auch kennt. Der auch immer sagt sozusagen, ja, die Lebensmittel kommen aber irgendwie alle von, die sind halt abgelaufen, die Lebensmittel aus dem Supermarkt. Ihr kratzt es hinterher zusammen und gelebt es. Gelebt es. Also das sind irgendwie abgelaufene Lebensmittel aus dem Supermarkt oder sowas. Ja. Aber bei Härtetest habe ich nicht so das Gefühl, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich verstehe halt nicht, warum ich solche Namen hier nicht lese. Letzte Woche sind nämlich die Place to Be Awards wieder gewesen. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe auch dich auf der Nominierten- oder Gewinnerliste nicht gesehen. Was ist da los, frage ich. Die Place to Be Awards sind nämlich von Axel Springer initiiert und bestehen halt daraus. Also sie und wir sind wieder mal richtig sauer, weil wir nicht eingeladen wurden. Genau, ja. Denn die offizielle Beschreibung ist, die Place to Be Awards zeichnen einflussreiche und mutige Gesichter in den sozialen Medien aus. Das Place to Be-Netzwerk umfasst mehr als 150 High-End-Influencer. Also es ist tatsächlich ein bisschen wie so ein Marcel Scorpion. Genau, also Thumbnail, das Geile ist, dann, wo er das krass oder episch ist. Das Geile ist, ich hab gesehen, also ich habe den Award mitbekommen, unter anderem weil Ishtar, die auch damals bei Merkel und Schulz auch da mitgemacht hat, ich glaube bei Merkel und du warst bei Schulz, die hat einen gewonnen. Und dann habe ich geguckt, okay, was ist das für ein Award, da habe ich noch nichts von gehört. Und dann habe ich diese Website gefunden. Und auf der Website geht es halt nicht um den Award, sondern auf der Website geht es nur darum, dass du als Werbekunde die ganze Reichweite des Awards kaufen kannst. Also machen sich nicht mal die Mühe zu sagen, hey, guck mal, wir haben eine hochkarätige Jury und haben uns Mühe gegeben, geile Leute auszuwählen, sondern nur so, nö, wir haben ganz viele elitäre Influencer bei uns, das ist mega geheim und ihr könnt diese fette Reichweite kaufen. Und ich frage mich, ob die so Influencer wie About You Awards ein bisschen. Wie About You Awards, About You halt selber die Marke ist. Ja. Aber in dem Fall ist es halt wirklich einfach eine reine, wir haben einen Preis gemacht, um den Preis zu vermarkten. Und das ist nicht mal irgendwie. Wo Julian Reichelt, versteckt. Der Chefredakteur der Bild, dann auch auf die Bühne kommt. Aber ich frage mich halt, ob die Leute, die da aufgetaucht sind, ich glaube, Matthias Schweighöfer war auch da. Oder Dagi war da. Die Lochis waren da. Ob die Geld dafür bekommen haben oder ob da nur gesagt wurde, hey, wir haben einen neuen Award. Weil die Award wurde nirgendwo ausgestrahlt. Das Einzige, was ich irgendwie mitbekommen habe, das ist, also nicht, dass ich wüsste, weil das Einzige, was ich mitbekommen habe, sind Fotos von Leuten, dass sie diesen Preis bekommen haben und die Website, auf der steht, dass du den Preis halt dir kaufen kannst. Das ist ein reines PR-Tool für oder Marketing-Tool für Springer, die damit ja von sich behaupten, sie würden ein Influencer-Netzwerk aufbauen, was ja auch schon eine Lüge ist. Ne? Sie haben dann so ein paar Leute dahin gelockt, dann ist halt. Aber die sind aber. Miss Bella hat in der Kategorie Beauty gewonnen und dann halt der Liebling aller Blogger, der hat den Ehrenpreis gewonnen. Haltet euch fest, das ist meine Lieblingsbeschreibung gewesen. Ehrenpreisträger der Place to Be Award 2018 wurde Blogger, Schauspieler und Kolumnist Riccardo Simonetti für seinen inspirierenden Mut, zu sich selbst zu stehen. Was zur Hölle? Also ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich eine coole Sache zu sagen, zu sich selbst stehen, dafür gibt es einen Preis, aber tut das nicht jeder? Also auch ein Busfahrer steht zu sich selbst. Selbst Marcel Scorpion steht zu sich selbst. Selbst. Ja, ich finde sehr. Ich weiß es nicht. Also das ist wirklich der Award, wo ich bisher am wenigsten verstehe, was sozusagen die Auszeichnung ist. Upcoming ist Yannick Stutzenberger. Sagt Stopp, wenn ihr jemanden kennt. Elena Carrière. Ist der Stutzenberger nicht der Österreicher, der KS von Platz 1 verdrängt hat in Österreich? Ich weiß das nicht. Kann sein, ja. Ich weiß, es kann, aber auf jeden Fall hat ihn jemand verdrängt jetzt. Mit dem Namen Stutzenberger kann das auch gut sein, dass er aus Österreich kommt. Habt ihr damals, ihr habt den Webvideopreis ja, ihr habt da auch mitgewerkelt, oder? Oder bist du raus? Ja. Wir waren auch in der Jury. Ich war, wir waren, die Webvideopreis-Leute hatten ja eine Zeit lang alle dann zur Academy ausgerufen, die mal nominiert waren und auch mal gewonnen hatten. Und dann gab es so Academy-Meetings, wo dann hinter den Kulissen halt quasi so Sachen besprochen wurden, was sollte es für, wie sollte das Nominierungsverfahren sein, weil alles immer super chaotisch war. Und zum Beispiel auch nicht klar war, die Kategorie WTF, was ist das überhaupt? Und dann haben wir halt immer zusammengesessen und dann beraten, was sollte man für Kategorien haben, aber auch so, wen sollte man nominieren, beziehungsweise überhaupt zur Nominierung zuschlagen, vorschlagen. Es hieß damals beim Webvideopreis, um einfach diesen Hate noch mal so ein bisschen aufzumachen, dass die Academy eigentlich sozusagen, wie bei den Oscars, diese Academy, wo wir uns die Mühe gemacht haben, das mitzugestalten, die eigentlichen quasi Veranstalter des Awards sind und die Organisation dahinter eigentlich nur sozusagen sich rausfällt, das, also das Ganze sozusagen als, den Rahmen stellt, als Event sozusagen promotet und halt versucht, das irgendwie zu refinanzieren. Und das ist ja dann auf jeden Fall nicht so mehr so der Fall gewesen, dann ist es jetzt von Ströer gekauft worden. Und wir haben heute rausgefunden, das ist aber schon seit Juni, ist es schon aus Juni. Ströer hat die wieder abgestoßen. Ja, das heißt, also, deswegen gibt es dieses Jahr wahrscheinlich auch keinen Webvideopreis. Also, ich frage nämlich auch deswegen. Also ich weiß nicht, ob sie abgestoßen haben, aber auf jeden Fall gibt es einen Tweet, um es ganz korrekt darzustellen, in dem gesagt wurde, der Webvideopreis war, in Klammern Ausrufezeichen, Teil von Ströer. Und das heißt wohl, dass sie nach der sehr unerfolgreichen Aktion letztes Jahr nicht mehr Teil davon sind und erklärt vielleicht auch, warum es dieses Jahr bisher keine Infos dazu gab. Ich habe damals, war ich so richtig aufgeregt, 2014 war das so mein erstes Event, der Webvideopreis. Und ich frage deswegen auch, weil das war ja quasi so, bevor diese anderen irgendwie privat finanzierten Awards jetzt kamen, ist es doch eigentlich schon so der einzig relevante, auch anerkannte Preis gewesen, oder bisher zumindest. Ja, also wir hatten es neulich schon mal als Thema. Also den einzigen Preis, den es jetzt noch gibt, sind einmal der Julius Award, der halt kleine Creator auszeichnet, und der die Goldene Kamera Digital Award, der halt von YouTube mitveranstaltet wird. Und dann gibt es natürlich solche Sachen wie den Grimme Online-Preis und diverse andere Preise jetzt, wo halt auch Creator der ausgezeichnet der werden. Aber halt immer wie einer, der, weil du hast, der Julius Award ist ja klein, der Goldene Kamera Digital Award wirkte immer so wie, da steht ein großes Unternehmen dahinter. Und der Webvideopreis wirkte wie einer, der war unabhängig. Der war unabhängig, ja. Wo eben dann auch echte YouTuber, andere YouTuber nominieren und beziehungsweise auszeichnen. Und man irgendwie das Gefühl hatte, zwar schon, dass eine Branche sich selbst feiert. Ich meine, da gab es auch Shitstürme rund um den Videopreis, aber nicht, aber es war dann nicht der Fall, der dann irgendwann dazu führte, dass halt Heidi Klum irgendwie nominiert worden ist. Ja, aber da wollte ich auch ein bisschen drauf hinaus. 2014, da war, glaube ich, der einzige Skandal, dass der Kollege von Kollega, der Schniesen, da seinen Penis gezeigt hat. Genau, Was ich auch todescringe fand, habe ich auch danach gesagt. Ich war da zwar noch der Todes-Kollega-Fanboy zu der Zeit und habe auch in einem Video Kollega an sich in Schutz genommen, obwohl es überhaupt nichts gebracht hat, weil ich damals noch ein mega kleiner YouTuber war, aber man hat es versucht. Und dann 2017 zum Beispiel war ich das zweite und letzte Mal beim Webvideopreis, und das war auch, glaube ich, da, wo Heidi Klum nominiert war. Es war auf jeden Fall das Jahr, wo Barbara Schöneberger nominiert hat. Ja, das war das letzte Mal, was öffentlich als Event. Okay, und das fand ich halt, ich fand es ziemlich schlecht, und zwar aus folgendem Grund. Ich meine, man kann von ihr zum Beispiel halten, was man will, aber so eine Bibi ist schon gewissermaßen auch YouTube-technisch so ein Zugpferd. Die ist schon eine krasse Maschine so auf YouTube mit Klicks und alles. Mhm. Und wie dann über sie branchenintern quasi auch hergezogen wurde. Ich meine, Barbara Schöneberger hat dann Wap-Wap interpretiert am Anfang und so. Ich weiß nicht, ich fand das aber alles so ein bisschen, es war mir irgendwie peinlich, da anwesend zu sein irgendwann. Habt ihr da noch Support oder war es schon nach eurer Zeit? Das war das Jahr, in dem ich mit Hand of Blood ein Video gemacht habe, wir den quasi zerstört haben. War es dieses Schlussvideo? Schluss damit, nee, es hieß Schämt euch. Ah, genau. Schämt euch, genau. Das war das Jahr. Und ich David Hein-Titel im Übrigen. Schön. Heute wird in alle Richtungen ausgetreten. Wir haben da dann irgendwie damit abgerechnet, und ich bin dann auch gar nicht mehr hin, ich habe es mir auch nicht angeguckt, deswegen weiß ich gar nicht, was du ansprichst, aber ich weiß, dass hinter den Kulissen man sich auch selbst dafür gefeiert hat. Sie hatten ja auch Autoren, die das geschrieben haben. Mhm. In den Jahren davor war das, ich glaube, von der Meinberg, der Mann, der das mit zusammen mit den Rocket Beans, genau. Das also haben sie auch selber geschrieben. Ich weiß nicht, wer es für die Schöneberger geschrieben hat, aber ich weiß, derselbe Autor auf jeden Fall, der beim Deutschen Computerspielepreis ihre Texte geschrieben hat, weil da waren dieselben Gags drin. Ja, und die Macher haben sich schon irgendwie als in so eine Position auch dann hinein manövriert, wo sie einerseits diese Leute vor Jahren ausgezeichnet haben, also unter anderem die Lochis sind durch den Webvideopreis immer wieder durchgejagt worden, und dann echauffiert man sich aber über diese Leute, wobei man im Jahr davor Dagi B noch auf die Bühne geholt hat, um sie als Laudatorin ranzubringen. Also es war alles irgendwie der rote Faden ein bisschen gefehlt. Mehr so unkonsequent. Ja. Also auf der einen Seite findest du alle, machst du dich lustig über die Leute, die du gleichermaßen brauchst. Und also ich finde es ja auch geil, sich lustig zu machen. Das sind ja eigentlich immer die besten Sachen an diesen Awardshows. Aber da musst du dich halt über die ganze Szene lustig machen. Ja, also da musst du auch über Gronkh lachen oder auch über Julian Bam. Und das hat halt gefehlt. Ich glaube, dann damit, jetzt haben wir schon eine ganze Weile geschnattert, beschließen wir es. Das war schön, Marcel Scorpion. Wir haben jetzt leider das Vegan-Gate. Marcel sage ich auch falsch, oder? Würde ich auch eher Marcel aussprechen, beim nächsten Mal vielleicht. Beim nächsten Mal, Das Rügenwalder Vegan-Gate jetzt hinunterfallen lassen, aber vielleicht hat das auch jeder schon mitbekommen. Danke dir auf jeden Fall, dass du dich auch so unangenehme Fragen gestellt hast. Das ist nicht üblich. Ja. Das macht, glaube ich, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass wir das hier tatsächlich mal hinbekommen, nachdem wir ja immer drüber gescherzt haben. Ich fand es krass, wie schnell das ging, weil ich erst vor 6 Tagen geschrieben habe. So sind wir im Podcast. Und auch als, ich finde es ja auch krass, ich habe heute Nacht sogar geträumt, dass ich hier bin. Und lustigerweise war ich mit Apo Red zusammen beim Podcast. Das ist kein Scheiß. Der kommt jetzt gleich rein und verprügelt uns, ich sag's dir. Es ist halt echt witzig und es hat mir auch mega Spaß gemacht. Ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte und ja. Gerne. Ja. Aber Apo Red würde ich nicht einladen, muss ich sagen. Also es gibt so ein paar Leute, mit denen möchte ich mich nicht unterhalten. Also das Ja, das ist ja das, was wir vorhin schon meinten. Ich glaube, da gibt es wenig. Es gibt ein paar, da machen Gespräche einfach keinen Vielleicht Sinn. Vielleicht sind wir auch einfach zu Genau, aber du, ja. Komm gerne wieder. Ja, vielen Dank. Und ihr könnt, Hashtag Werbung, euch die TK-Doc-App runterladen und euch medizinisch beraten lassen. Oder ihr könnt beides. Mit dem Satisfier for Man euch ordentlich einen weg. Ja, wobei, wenn du eine Frau bist, ist es natürlich problematisch. Aber da sind hier, glaube ich, für Frauen, ach, stimmt. Du hast ihn ja letztes Jahr ausgepackt, ne? Ja. Da sind 98 andere. Nicht 98. Ich glaube, das sind insgesamt die Ironie versteht. Es sind insgesamt 25 Sachen. Man muss das korrekt sagen, David, sonst irreführend. Okay. Ja. Also für Frauen ist auf jeden Fall was dabei. Für Frauen ist auf jeden Fall was dabei. Ist für alle was dabei, für Paare, für Singles. Für jeden, genau, bei ice.de oder eben bei Instagram, wenn ihr es gewinnen wollt. Mit ice.de, Anleitung. Mit Anleitung. Dann, vielen Dank. Und tschüss. Leute beschweren sich, dass wir kein Outro haben. Weil wir aber der community-freundlichste Podcast aller Zeiten sind, ist dies ein offizielles Outro. Sie können jetzt abschalten. Hier gibt es nichts mehr zu sehen, schon gar nicht zu hören. Robin Blase ist schon längst nicht mehr im Raum und David Hein auch nicht. Diese Stimme ist automatisch von Google erstellt worden. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.